Sagen wieder das wunderschöne Intro, was wir bekommen haben, das passt einfach jedes Mal. Ja, das stimmt. Da ist was dran. Einen schönen guten Abend und willkommen zum Genusscast. Heute ist Samstag, der 15. Oktober 2016. Es ist ein flauschiger, ungemütlicher Samstagabend. Maha und ich sitzen im Phonodrom. Und hier ist aber warm. Hier ist schön warm, hier ist angenehm. Wir haben ja auch jetzt ein bisschen mehr Platz geschaffen. Ein paar Umbaumaßnahmen haben wir getätigt. Und ja, wir haben jetzt auch ein neues Mitglied hier im Phonodrom, der Weinkühlschrank. Ja? Wir haben jetzt ja. Das ist schon wirklich ein Qualitätssprung. Wir hatten immer das Problem, wir haben hier keinen Kühlschrank. Und wenn man da mal tatsächlich was Kühles trinken will, ist es schlecht. Das ist insbesondere, wenn wir einen Podcast machen über Weißwein. Ja. Wie machen wir das? Da haben wir uns immer so beholfen. Also bei anderen Getränken kann man natürlich schnell mal Eis kaufen. Gegenüber ist ja auch ein Kaiser, der eigentlich immer offen hat. Oder wir haben ja auch nette Nachbarn, ja, gastronomischer Art, die uns mit Eis schon ausgeholfen haben. Aber allein das Eis will ja in den Wein auch kein Eis tun. Ja, ja, und da da hat Pete hier was gefunden, nämlich einen Weinkühlschrank, der aussieht wie ein Server. Genau. Also er hat sowas Computermäßiges. Als ich den das erste Mal gesehen habe, denke ich, meine Güte, was hat denn Peter da für einen riesen Server hingestellt? Ja, dabei war es ein Weinkühlschrank. Ja, das Schöne ist, das Ding ist konzipiert worden. Das Problem ist an diesen Weinkühlschranken, ist ja, wenn du was Vernünftiges haben willst, sind die sehr laut, brauchen sehr viel Strom. Mhm. Und für den Hausbedarf eigentlich allzu überdimensioniert. Da kriegst du dann irgendwie 36 Flaschen Wein rein. Ich denke auch bei hohem Konsum ist es trotzdem etwas viel. Und jetzt habe ich einen gefunden, wo drin stand, der wurde explizit designt für Privathaushalte. Und der hat zwei Features, die besonders gut sind. Erstmal eine sehr, sehr geringe Tiefe, das heißt, du kannst den standardmäßig unter so einen Standardschrank stellen, das ist ganz gut. Also ich glaube, das ist 60er Tiefe, ist Standardtiefe. Mhm. Und das Schöne ist, er ist extrem leise und hat eine sehr geringe Leistungsaufnahme. Mhm. Bedeutet, wenn das Ding läuft und du stehst nebendran, ist der eigentlich kaum zu hören. Mhm. Das heißt, da gibt es nicht so ein Aggregat wie beim Kühlschrank, das halt irgendwie anspringt und dann die Kühlflüssigkeit da wieder durchläuft und macht und tut, sondern was der hat, ist hinten im Prinzip so einen großen Lüfter. Und dann, glaube ich, macht das ich weiß nicht, ob das Peltier-Element ist oder auf jeden Fall irgendwelche Elektronik-Voodoo-Geschichte. Und der macht dann Folgendes, der bringt dann die gekühlte Luft da irgendwie rein und dass die sich da auch in dem Kühlraum gleichmäßig verteilt. Weil du willst ja nicht irgendwie einen Wein haben, der, wenn du jetzt, keine Ahnung, den Kühlschrank auf 13 Grad eingestellt hast, da willst du die unteren haben dann vielleicht 9 Grad und die oberen haben irgendwie 16. Sondern du willst ja schon in so einem Weinkühlschrank, der soll ja wohl temperieren. Und das ist wohl ganz gut mit dem gelöst. Und den haben wir heute eben eingebaut. Also wir haben den gerade erst eingebaut und jetzt hat er schon abgesenkt von 21 auf 13 Grad samt Inhalt. Also das finde ich schon, ist eine erstaunlich gute Leistung. Und das ist ja natürlich, ich denke mal, tatsächlich Niedrigverbrauch. Ja, das ist A++. A++, genau. Und wirklich ungeheuer leise. Also er steht hier bei uns jetzt nicht direkt im Rahmen, sondern in der Abstellkammer nebenan. Aber man hatte richtig, also die Serverbelüftung, die wir da drin haben, war im Grunde lauter. Ja, wir haben drin so ein HP 40L, so ein kleines NAS. Und der ist definitiv lauter als der Weinkühlschrank. Ja, also wirklich klasse. Ich meine, gut, klar, willst du vielleicht nicht in deinem Schlafzimmer haben, weil du es dann doch hörst. Aber fürs Wohnzimmer, also das ist genau angenehm. Also ich War auch sehr angetan. Naja, gut, zu Hause habe ich einen großen Kühlschrank, da brauche ich nicht extra noch einen Weinkühlschrank, aber also ich fand es schon verlockend. Der Punkt ist halt, warum hier ein Weinkühlschrank? Weil wir brauchen eigentlich keinen normalen Kühlschrank. Und die ganze Wartung mit so einem normalen Kühlschrank ist auch total furchtbar. Das heißt, da musst du auch gleich wieder ein Level einsteigen, wo du irgendwie so mit automatisch Defrost und Zeug haben willst. Mhm. Dann sammelt sich da irgendwie Wasser, musst du irgendwie rauskriegen. Und wir lagern da wirklich ja nur Wein drin. Ja. Und da macht es keinen Sinn, da für diesen Zweck einfach sich einen riesen Kühlschrank hinzustellen. Und diese kleinen Kühlschränke, die so für, ja, gibt's ja von verschiedenen Softdrinkhersteller, so kleine Kühlschränke, die sind halt extrem energieuneffizient, weil die halt alle vorne eine große Glasscheibe haben. Und genau, auch, das sind wir auch nicht. Ja, auch sehr laut. Und da kriegst du auch nichts rein. Also, weil Ziel war halt, irgendwie Flaschen zu kühlen. Und das Modell gibt's mit 8 und 12 Flaschen. Und das ist das 8er Modell. Haben aber jetzt auch schon einen Bug festgestellt. Es gibt nämlich Weinflaschen, die haben, sage ich mal, nicht das Standardmaß. Die sind etwas länger, also und zwar 0,75er Flaschen. Genau. Aber haben einen etwas gestreckten Hals. Und die bekommt man natürlich jetzt nicht rein. Das war jetzt sehr schade, weil zwei Weine, die ich am liebsten hätte gerne gekühlt haben wollte, haben da jetzt nicht reingepasst. Ja, muss man halt gucken. Dann brauchst du ja nicht gleichzeitig 8 Flaschen. Genau. Wir könnten dann auch unten eine etwas quer legen, dann geht es wahrscheinlich auch. Also von den längeren und dann geht's ja. Muss man schon. Wir haben jetzt natürlich das Ding jetzt mal vollgeladen, einfach mal zu gucken, wie sich das verhält. Also ob das so funktioniert, wie wir uns das denken. Normalerweise brauchen wir auch nicht 8 Flaschen permanent in der Kühlung, ne? Genau. Das ist jetzt, glaube ich, auch für uns eher ein bisschen Overload, aber es war halt das kleinste Modell. Und die Faktoren halt leise, kompakt und gute Kühlleistung, das war halt für uns viel, viel wichtiger als jetzt der Rest. Gell? Muss man einfach mal so sagen, ganz ehrlich. Ja. Ja, aber Weinkühlschränke sind heute nicht unser Thema, sondern, was ist unser Thema? Unser Thema ist eigentlich heute, ich umschreibe es mal so, es gibt über Barkultur, Alkoholika, gibt es eine Fachmesse. Genau. Die International Bar and Beverage Trade Show, oder kurz Bar Convention Berlin. Genau. Genau. Und die fand diese Woche statt. Richtig. Also gerade eben, Dienstag, Mittwoch. Und heute, am Freitag, treffen wir uns. Samstag ist heute, genau. Treffen wir uns, um das ein bisschen auszuwerten. Also wir waren beide dort und sprechen über unsere Erfahrungen. Ja, mit der Szene und was wir alles so erlebt haben. Ja, naja, ich kann ja mal zum Einstieg ein bisschen meinen sehr subjektiven ersten Eindruck wiedergeben und du kannst ja dann mehr so mit den mit dem Kennerblick draufschauen. Ich muss auch dazu sagen, also Heckbeat war 2 Tage dort. Ja, da kann ich auch jedem nur empfehlen, das so zu tun. Ja, da kommen wir gleich drauf, warum man das machen muss. Also ich war nur einen Tag da, am zweiten Tag, auch kurz vor Toreschluss, bin ich erst darauf gekreuzt. Und ich muss sagen, was mir gleich aufgefallen ist, es war eine sehr kommunikative Veranstaltung, denn wir waren gleich am ersten Stand, den wir dann gesteuert haben. Wir kommen dann gleich noch drauf. Also sofort alle ganz aufgeschlossen und redselig und so. Das hängt vielleicht mit dieser doch etwas alkohollastigen Atmosphäre zusammen, dass die Leute alle sehr kommunikativ und gesprächig sind, weil sie alle schon so ein bisschen zumindest getrunken haben. Natürlich, die Profis werden sich da nicht betrinken, weil sie auch Geschäfte machen müssen. Aber Besucher kamen ja schon entgegen an der U-Bahn, also die schwankten da schon tüchtig. Also das war schon auffällig. Das Ganze fand in der Station statt, also dort, wo auch die Republika stattfindet, in der Nähe des Berliner Gleisdreiecks. Ja. Und ich glaube, das ist auch wirklich eine gute Location für sowas. Also das Wetter war ja ziemlich schlecht, aber ich fand es trotzdem sehr angenehm dort eigentlich. Es war auch nicht wirklich überlaufen, es war gut voll, aber man kam überall an die Stände ran und man konnte sich dort verwöhnen lassen. Ja, nicht nur verwöhnen lassen, sondern auch viel entdecken. Das muss klar, ich meine, es geht ja nicht darum, dass man sich da besäuft, sondern es geht eben darum, es wird ja auch gemacht für Leute, die halt in der Gastronomie tätig sind, damit die sehen, was es so für Produkte gibt. Einmal natürlich an alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken, die man in der Bar ausschenken kann. Ja. Also die machen sich da bekannt, aber eben auch Zubehör. Also Eismaschinen und so. Also alles, was man da so im Barbetrieb brauchen kann. Und das ist natürlich schon sehr interessant. Ich hatte im Programm gelesen, dass es auch Kaffee gab, aber die Kaffeestände haben wir nicht gefunden. Also nur so kommerzielle Kaffeestände, wo man halt Kaffee kaufen konnte für zwischendurch. Aber also die Barista-Sachen, da haben wir irgendwie nicht gefunden. Ja. Ist das ein Riesengelände? Ich meine, du hast natürlich mehr Zeit gehabt. Aber ja, also es gab auch diesen Barista-Bereich. Der Punkt ist, ich habe mich auch ehrlich gesagt nicht für den Kaffeebereich interessiert, weil mein Fokus war ja dieses Jahr ein anderer. Und dementsprechend habe ich dann... Du warst schon mal da? Nee, also ich wollte letztes Jahr hin, habe es aber nicht geschafft. Mhm. Und hatte aber mich mit der Veranstaltung ein bisschen näher beschäftigt, habe auch Leute gefragt, die da waren. Zum Beispiel auch ein Aussteller, zu dem komme ich gleich nochmal. Und habe dazu gefragt, ob das was ist oder wie das nicht ist. Aber vielleicht können wir erstmal erklären, wie wir so ein bisschen darauf gekommen sind, beziehungsweise wie wir uns da auch positioniert haben auf dieser Veranstaltung. Mhm. Das Ganze, also ich wusste halt, die findet wieder statt. Und nachdem ich ja nur letztes Jahr Gutes davon gehört habe, man muss bedenken, das ist Europas zweitwichtigste Veranstaltung. Das muss man auch mal ganz, ganz deutlich sagen. Die findet jetzt seit 10 Jahren in Berlin statt und ist nach London im Prinzip die Veranstaltung für, wie du schon sagtest, Gastronomen, Barbesitzer, alles, was dazugehört, also was auf diesem Markt sich so, auf dem Getränkemarkt also sich so tun. Das Publikum waren halt tatsächlich Leute, die, also überwiegend, also wir sind ja mit Leuten auch ins Gespräch gekommen, also waren überwiegend Leute, die halt tatsächlich eine Bar haben und halt mal sehen wollen, was kann man da noch machen. Genau, was gibt es da noch an Neuigkeiten? Das Thema ist, das war auch so, ist auch so ein Thema, ist, wenn zum Beispiel, es kommt ein neues Getränk raus, wo kommst du dazu, das mal zu probieren? Also ohne jetzt einen ganzen Kasten oder eine Flasche zu kaufen, sondern du musst ja auch irgendwo mal das kennenlernen. Natürlich gibt es dafür Fachmagazine, ja, aber die beschreiben ja auch dann auch zum größten Teil den Geschmack, aber so richtig. Fachmagazine haben darüber auch ausgestellt, ja, genau. Mixology hat genau. Da einen ganz großen Stand. Das ist ja auch einer, glaube ich, der Mix der Hauptsponsor. Ja, die hatten nicht nur einen Stand, die hatten richtig so einen Bereich genau. Mit Lounge. Oder? Genau, das ist halt, Mixology ist halt das Magazin für Barkultur, das finde ich auch wirklich auch ein schöner Name. Und ja, da halt alles, was in dieser Szene so passiert, wird da beschrieben. Ja, man will das schon kennenlernen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch für die Anbieter wichtig, denn wenn du eine neue, ein neues, hippes Getränk irgendwie hast und das vertreiben willst, also da können wir gleich auch noch was dazu sagen. Da gibt es halt Leute, die halt in anderen Ländern gucken, was gibt's denn da und dann selber das vorantreiben in Deutschland. Aber wie kriegst du das an die Rezipienten? Mhm. Naja, da musst du halt auf so eine Veranstaltung. Da gibt's wohl noch eine größere, also die Berlin Bar oder Bar Convention Berlin. Ist da eigentlich Berlin Bar Convention, das ist aber gut. BBC wollten sie halt nicht als Abkürzung. Die ist ja schon ziemlich groß, aber es ist nicht die einzige, sondern die zweitgrößte. Genau, das ist die größte in London, ne? Ja, ja. Wie heißt die? Weißt du das? Weiß ich jetzt nicht auswendig, aber es gibt da auch so eine Bar und der Beverage Trade Show. Es ist allerdings so, das hat dir ja auch, glaube ich, jemand erzählt, dass man irgendwie inzwischen in Berlin dabei sein muss, weil das irgendwie sehr angesagt ist. Und das würde ich auch, also ich habe ja vorhin mit meinem ersten Eindruck angefangen, dass das alles sehr kommunikativ war und so, aber ich muss auch sagen, es war so ein bisschen das hippe Publikum da. Es waren, glaube ich, auch vor allen Dingen auch Berliner Barbetreiber da oder solche, die doch stark nach Berlin schielen. Wir haben ja mit einem aus Bielefeld gesprochen. Mhm. Und für den war jetzt aber auch, glaube ich, so der Berliner Betrieb schon so ein bisschen Vorbild. Ich glaube schon, die Barkultur ist in Berlin eine sehr große. Es gibt natürlich auch dementsprechend viele Bars, auch in allen Segmenten. Ne? Mhm. Also ich sag mal von Berliner Eckkneipe, das Original mit frisch gezapftem Bier und vielleicht ein paar Kräuterschnäpsen bis hin zur exklusiven Super Bar, die zum Beispiel im Adlon zum Beispiel, wie heißt die Bar im Adlon? Fragrance. Genau, richtig. Also und da, Curtain. Also und Curtain, genau, die Curtain, genau, meinte ich. Mhm. Also gibt es natürlich auch in Berlin, sage ich mal, die größte Range an Bars. Also auch dementsprechend. Adler und ich rede jetzt im Ritz-Carlton. Ach, Ritz-Carlton meine ich doch, genau, meine ich doch. Ritz-Carlton. Also die Fragrance Bar, die Curtain Bar, genau. Ja. Und da müssen wir auch verlinken, siehst du? Und ja, dementsprechend ist es halt das Event, wo man hingehen muss. Ich kenne, kann man sagen, familienbedingt? Ja, doch kann man schon sagen, familienbedingt. Jemanden, der hat vertreibt auch Spirituosen, also macht Spirituosen, macht Bitter und macht ein Schlehen-Gin. Mhm. Die heißen The Bitter Truth. Und die sagen auch, also die sind quasi gemeinsam mit dieser Veranstaltung auch gewachsen. Mhm. Weil die sagten halt, naja, die waren halt Newcomer in dem Markt mit einem neuen Produkt. Und wie kriegt man das an den Mann? Und man kann natürlich den extrem aufwendigen Weg gehen und dann ein paar Flaschen von seinem Zeug irgendwie einpacken und dann vom Bar zu Bar tilgern und da die bekannten Leute einfach fragen, ob sie mal Lust haben, was zu probieren. Mhm. Naja, das wird aber auch, glaube ich, gemacht. Das wird auch gemacht, aber wenn du gerade so ein Zwei-Mann quasi Alkohol-Startup bist, da kannst du das nicht machen. Natürlich machst du das auch, aber die haben gesagt, naja, mit Teilnahme an solchen Veranstaltungen, dann kriegt man auch den Impact, weil du hast natürlich mit dieser Veranstaltung hast du auch das Fachpublikum, ne? Die das auch einschätzen können und die halt irgendwie aus der Szene kommen und die Szene fast verstehen, geschmacklich auch vielleicht offener sind, als wenn du jetzt so an so eine Berliner Eckkneipe gehst, die halt irgendwie Blutwurz und Berliner Pilsner verkauft. Da kannst du vielleicht mit dem Barbetreiber oder mit dem Kneipenbetreiber einfach nicht über solche Themen reden. Ne? Mhm. Egal wie gut das Produkt ist, der wird sagen, hey, pass auf, bei mir wird halt irgendwie hier Korn und Bier getrunken und das war's. Ja. Ja, das geht halt nicht. Mhm. Und waren halt dann das erste Mal auch da auf der Bar-Convent. Schöner Name übrigens, The Bitter Truth. Ja, ist ein schöner Name. Ja? Erinnert gleich an The Bitter End. Vom Placebo, das Lied. Nicht nur vom Placebo das Lied, sondern der Kult Nachtclub überhaupt in New York, wo ich das auch schon war. Okay. Nicht nur Bill Clinton war da schon und andere ganz wichtige Leute, Woody Allen zum Beispiel, auch ich war da schon. Ja, also ist wirklich sehr einschlägig ja, und ich denke, The Bitter Truth, The Bitter End, das klingt irgendwie ähnlich. Obwohl die bittere Wahrheit natürlich dann nochmal für Deutsche nochmal ein extra Geschmäckler hat. The Bitter End ist natürlich auch ein Wortspiel. Ja. Und die sagten halt, mit Eintreffen auf so einer Fachevent, da ist das Thema einfach explodiert. Der Markt interessiert sich auf einmal genau für diese Produkte. Man setzt damit Trends. Also sie waren ja auch nicht die Ersten, auch nicht die Letzten, aber sie haben halt doch ein paar Sachen anders gemacht. Und dementsprechend hat sich dann doch auch der Markt mitentwickelt. Das ist also auch, man hat also auch wirklich da einen Impact auf diesen Markt, wenn man auf solchen Veranstaltungen ist. Ja? Und auch wenn man dann bei den Mitbewerbern probiert und guckt, was machen die und ins Gespräch kommt. Die sind auch alle ins Gespräch gekommen. Ja. Das haben wir auch ein bisschen beobachten können, dass also auch die Mitbewerber untereinander. Naja, ich glaube, dass das auch irgendwie, wenn du in Alkohol machst, dann magst du auch Alkohol. Ja. Ich glaube, Alkoholiker sind nicht im Alkoholsektor beschäftigt. Ja, das war. Oder jedenfalls, wenn sie dann Alkoholiker sind, dann müssen sie auch schreien. Genau. Ja, wo war ich jetzt noch stehen geblieben? Genau. Mitgewachsen. Genau. Mitgewachsen. Okay. Ja, wo wir schon dabei sind mit Alkohol und so, da gibt es wieder einen Warnhinweis, ne? Ja, genau. Alkohol ist ungesund. Ist ungesund. Wir werden heute hier. Haben wir da auch beobachten können. Wir werden heute gar nicht so viel. Nee, wir haben gar nicht so viel Alkohol. Wir haben den Sekt. Wir haben den Sekt und wir haben hier zwei Probiergrößchen. Genau. Wir haben aber nicht alkoholische Getränke. Ja, also haben auch da. Nur, dass jetzt nicht der Eindruck entsteht, auf dem Barkonvent oder immer. Der oder die, weiß ich nicht, der Trade Show hätte es nur Alkohol gegeben. Also es gab auch nicht alkoholische Getränke, auf die kommen wir dann auch noch. Vielleicht ganz kurz, dieses Jahr 10 Jahre, also 10 Jahre Bestehen, jedes Jahr gibt es ein Motto und ein Gastland Und das war auch der Grund, warum es dieses Jahr für mich so interessant war. Als Gastland war diesmal da England, also United Kingdom. Mhm. Und natürlich, United Kingdom ist natürlich ganz stark vertreten mit Gin. Das war ja auch der Grund, warum ich das Nationalgetränk warum ich da auch dieses Jahr so sehr stark interessiert an dieser ganzen Veranstaltung war. Das Englische. Das Schottische ist ja Whisky. Genau. Und das zweite Hauptthema auf der Bar-Convent dieses Jahr war Craft Beer, die Craft Beer-Szene. Da habe ich nichts von mitbekommen. Echt? Der ganze Mittel. Einmal zwar einen Craft Beer-Stand gesehen, gleich als wir reingekommen sind. Das war der ganze Bereich da. Den hättest du gar nicht komplett durchgehen können, da war nur Craft Beer. Aber wir haben uns irgendwie schnell da an den Gin gemacht. Was ich ja auch ganz interessant fand. Also Gin habe ich ja erst kürzlich überhaupt für mich entdeckt. Die Leute, die sich an unseren Podcast erinnern, erinnern sich ja vielleicht. Denn vorher hatte ich ja nur durch die Tour in die Pfalz eine Flasche Gin gekauft, wo ich bis dahin geglaubt habe, dass sowas nie trinken würde, aber gut. Und jetzt hatte ich sozusagen meine zweite Entdeckung, denn wir haben ja eine ganze Menge Gins auch probiert. Ja. Und ich muss wirklich sagen, ganz hervorragendes Zeug zum Teil. Mhm. Ja. Ich habe mich ja den ersten Tag, als ich da war, habe ich mich ja auch dann hauptsächlich auf die Gin-Thematik gestürzt. Ich habe, wie gesagt, ja auch vorher nachgefragt, wie man sich dann auf so eine Veranstaltung vorbereiten muss oder soll. Das muss man. Also ich kann jedem nur empfehlen, wenn man da hingehen möchte, sollte man sich ein paar Dinge vornehmen, weil wenn man sich dann so durch die Masse treiben lässt, dann wird man einfach, ja, man wird zu schnell verführt und trinkt zu viele Sachen nebenbei und kann dann sich nicht auf die Sachen fokussieren, die man gerne sehen würde oder probieren würde. Das stimmt. Und ich würde auch wirklich empfehlen, sich da so eine thematische Beschränkung selber aufzuerlegen. Wir sprachen ja vorhin schon vom Gesundheitsrisiko und ich habe schon gesagt, dass mir da Leute entgegenkamen, die schon zu viel getrunken hatten. Und wir haben ja sogar da noch so einen Sanitätseinsatz gesehen, wie tatsächlich einer, der da wohl offenbar zu viel getrunken hatte, dann da gleich schon verarztet wurde auf der Veranstaltung selbst. Und da sieht man eben, damit ist nicht zu spaßen. Also da muss man aufpassen, denn das, also überall sind ja Stände, die einen auch ins Gespräch verwickeln wollen und gleich was anbieten wollen. Und wenn man da nicht wirklich ein bisschen Selbstdisziplin hat, dann trinkt man eben einfach zu viel. Das stimmt. Das ist nicht gut. Also ich habe auch, also es ist halt eine Bar-Convention, das heißt, du kriegst die Probiermengen, kriegst du meistens, wenn du dir dann als Mischgetränk kriegst, kriegst du halt so ein Mischgetränk, wie du es in der Bar kriegst. Also keine Ahnung, wenn du jetzt einen Gin Tonic probieren möchtest, kriegst du halt 4cl Gin und halt 0,2 Tonic dazu. Das heißt, du hast dann schon eine gewisse Aufnahme an Getränken zu dir. Ja. Und was da nicht so ist, bei der Weinprobe war es ja immer ein Spuckbecher. Ja. Aber da gab es nirgendwo Spuckbecher. Und ich habe auch nicht gesehen, dass die Leute da was weggeschüttet haben. Das stimmt. Also das ist schon, es ist da schon insgesamt sehr viel getrunken worden. Das ist der Grund, warum ich auch immer drauf bestehe oder frage, ob ich bitte ein Nosing oder ein Tastingglas haben kann, also ein kleines. Und wenn es dann ein Gin ist, der designed wurde als Mischgetränk, also jetzt nicht unbedingt als Standalone-Gin designed wurde, gibt es ja die zwei Varianten. Fand ich übrigens auch sehr interessant. Das war mir vorher gar nicht so klar, dass das da sehr deutlich unterschieden wird. Und dass dann wirklich, wenn man gesagt hat, ja, kann ich das mal pur haben, gar nicht so begeistert waren, weil sie gesagt haben, nee, das ist aber ein Mischgetränk. Und dann auch, wenn ich den Gin, also Gin and Tonic probiert habe, dann auch meistens dann aus dem Nosing-Glas heraus, also dann, was weiß ich, dann die passende Menge Tonic dazu, um das dann damit zu probieren, weil ansonsten, wenn du bei jedem Stand, also ich habe immer so pro Tag 5 bis 6 also Sachen halt vorgenommen, mehr nicht, weil du weißt ja auch, der Geschmack lässt ja auch irgendwann nach, die Zunge ist halt dann irgendwann sehr, kann nicht mehr so stark differenzieren. Genau. Und da muss man einfach dann sich schon automatisch zurückhalten, dass man halt nicht dann so. Ja, aber dann beim ersten oder beim zweiten Stand, da hieß es dann, probieren Sie doch das auch noch und das auch noch und so. Und wir haben aber verschiedene Sorten und so. Das ist genau und das. Und dann hast du gleich zu viel. Genau, und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich nehme mir lieber 5, 6 vor, weil dann später werden es doch 8, weil genau das so ist es halt. Ja, ja. Du kommst im Stand, probierst was Neues aus und sagst, aber nächstes Jahr kommt vielleicht noch das raus, die haben jetzt die Möglichkeit, das mal vorab schon mal zu probieren und so weiter. Und ja, dann sagst du auch nicht Nein sagen. Genau, und dann willst du auch nicht Nein sagen, weil das ist ja auch interessant und macht ja auch Spaß. Ja. Und dementsprechend kommt man dann doch relativ zu, also man kommt dazu, mehr zu trinken, als man eigentlich sich vorgenommen hatte. Mhm. Was ich aber ganz toll fand, das muss ich auch wirklich diesem, dem Konzept auch wirklich sehr zugute halten. Es gibt ja diese Hydration Fridges, wie sie es immer genannt haben. Gell? Es gibt ja auf dem Plan und es gibt überall, dieses Jahr war als Sponsor, war Fösslauer und Aqua Morinelli, gell? Morelli heißt Morelli, genau. Morelli. War als Wassersponsor natürlich auch vertreten und auch mit Getränken natürlich da. Mhm. Und die haben aber diese Hydration Fridges halt hingestellt. Mhm. Das heißt, du kannst dir einfach dahin gehen und dir einfach ein Wasser nehmen, was auch sehr zu empfehlen ist, zwischendrin auch viel Wasser zu trinken, zum Neutralisieren. Wobei auch Wasserstände als Anbieter da waren. Also Gerold Steiner zum Beispiel hatte einen Stand. Also so ein Bezahlstand meinst du? Nee, kein Bezahlstand. Achso, okay, als normales, als zum Trinken, ja, ja klar. Zum Trinken, wo sie ihre Barlinie da präsentiert haben. Ja, haben natürlich hat Vosslauer ja auch, gell, und hier, das, ja, Morelli hat Morelli ja auch, das ist ja eh Barwasser. Barwasser, genau. Und natürlich waren die auch vor Ort, aber die haben halt auch diesmal diese Hydration Fridges halt gestellt, dass du halt einfach da auch genug zwischendrin Wasser trinkst, weil das ist extrem wichtig. Genau. Wir sollten eigentlich auch mal was trinken. Wir haben die ganze Zeit genau. Und wir trinken noch nichts. Sollen wir direkt mit einem Getränk anfangen, was wir. Mit was willst du denn anfangen? Lass uns doch mit dem Sekt anfangen. Okay, lassen wir den Sekt anfangen. Ich glaube, das ist ganz gut zum Anfang. Das war ganz die alkoholfreien Sachen würde ich auch für später lassen. Und wir wollen ja noch ein bisschen was mischen. Wir haben ja noch was Alkoholisches. Aber wenn du erstmal die starken Alkoholiker getrunken hast, dann hast du nicht mehr so den Sinn für die Schwachen. Boah, das Temperatur ist perfekt. Temperatur perfekt? Ja, Temperatur perfekt. Vielleicht kannst du was dazu sagen? Ja, also wir waren bei einem Hamburger Vertreiber von Getränken, also der macht vor allen Dingen in Gin, auf den Gin kommen wir nachher und er sagt, er hat auch andere und er vertreibt auch einen Hamburger Sekt mit dem schönen Namen Chimpanski. Genau. Und das vorne drauf ist noch so ein kleiner Schimpanse. Ja. Und deutscher Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure steht da drauf. Also eigentlich was ziemlich Künstliches. Und es kommt aus Bockenheim. Mhm. Bockenheim an der Weinstraße, oder? Ja. Ja. Das ist bei euch. Ja, ist ein Pfälzer Produkt. Ja, ein Pfälzer Produkt sogar. Aber wird offenbar eine Hamburger, also wird über Hamburg vermarktet. Genau. Also das ist, was der hat, macht, ist Brand Marketing. Mhm. Das heißt, er kauft zum Beispiel hier jetzt ein Perlwein ein, macht praktisch ein Label, macht eine Firma, macht die ganze Vertriebsstruktur außen herum und vertreibt es dann halt auf in Bars und so weiter. Also für eine Bar ist das klasse, weil diese kleinen Flaschen hübsch sind genau. Mit diesem Label, mit dem Schimpansen vorne drauf und so, das ist schon, also das macht was her. Und das ist es ja, in der Bar kommt es auch so immer ein bisschen auf die Optik. Auf die Präsentation an. Ja. Das Auge trinkt mit. Genau, das ist einfach so. Und das ist halt so ein 0,2er Fläschchen, gibt es natürlich auch in allen Größen. Die 0,2 hat er uns jetzt einfach geschenkt, weil er einfach sagte, weil wir wollten es nicht probieren vor Ort. Wir wollten es nicht probieren, weil wir gerade beim Gin waren, da passt das nicht so gut. Sowohl, Prost. Gin. Sehr frisch. Ja. Aber trotzdem herb. Mhm. Mhm. Hat so ein bisschen auch was vom, weil klar, ist er Kohlensäure zugesetzt, hat ein bisschen was vom Prosecco. Ja, hat er. Extrem dickperlig, also man merkt halt die Qualität. Also, ja. Es schmeckt eigentlich wie Prosecco. Mhm. Ja, wie du schon sagst, dickperlig, also man kann das ein bisschen unterscheiden. Mhm. Die Kohlensäure natürlich ist, also gerade im Champagner, obwohl ich die natürlich auch, also Champagner halte ich ja eh auch für überbewertet. Ich auch. Ist aber dann doch sehr feinperlig und das ist hier so ein bisschen, hat so ein bisschen was von aufgespritzten Wein, aber trotzdem sehr schön. Sehr erfrischend, ja. Also erfrischend, also es ist eigentlich fast, sagen wir mal, ein alkoholisches Erfrischungsgetränk. 11,5% Alkohol. Erinnert so ein bisschen. Also wenn da jetzt noch so ein leichter Kräutergeschmack dabei wäre, würde man sagen, Hafer mit Mosel. Ja. Erinnerst du dich an dieses Kultgetränk der Großväterzeit? Das ist ja auch so ein bisschen darauf angelegt. Ja. Mit diesem Schimpansen, der sieht ja eben auch so aus wie aus den 20er Jahren mit dem Zylinder da und drauf, dem Glas auch. Der Schimpanse hält so ein altertümliches Glas in der Hand. Nee, nicht altertümlich, so ein normales Sektglas, mal genauerem Hinsehen. Aber durch dieses ganze Etikett und diese Goldumrandung und so sieht das halt. Aber das Etikettendesign, Flaschendesign ist sehr edel, muss man sehr sagen. Sehr edel. Das sieht sehr edel aus. Also edler als das Getränk selber. Ne? Genau. Ja. Das ist ganz witzig. Auf der Homepage von Chimpansky steht da dann Perlwein vor die Affen. Mhm. Statt Perlen vor die Affen, Perlwein vor die Affen. Und die haben halt dann. Perlen werden aber vor die Säue gemacht. Genau. Entschuldigung, ja. Also sie haben halt einen Sekt, die machen Rosé. Also die machen so ein paar verschiedene Varianten, auch total witzig gemacht. Man merkt halt, man probiert so ein bisschen das ja, junge Publikum irgendwie genau anzusprechen. Ja, das ist natürlich auch so typisches Brand-Marketing. Ja. Man möchte halt irgendwie, weil es gibt 426 Millionen Perlweine, warum sollst du ausgerechnet den nehmen? Ja? Ja, aber das ist halt schon auch irgendwo was Besonderes. Also es sieht nicht so naja, es ist kein besonderes Getränk, weil es halt Perlwein mit Kohlensäure ist. Mhm. Aber na eben Perlwein eben. Aber es ist halt vom Design her schön. Das ist echt schön vom Design, muss man einfach so sagen. Ja. Ich hole mir mal ein bisschen Wasser zum Neutralisieren gleich mal. Ja, hier, weil wir haben da gerade drüber gesprochen, dass wir das eigentlich tun sollten, aber ich habe auch nichts rausgeholt, ganz ehrlich gesagt. Ach so, ich habe ja welchen gekühlt, gell? Ja, sicher. Ach Gott, wir sind so gut. Ja, wir hatten, weil wir jetzt, weil einige Flaschen ja eben zu lang waren für den Weinkühlschrank, haben wir einfach noch eine Flasche Wasser dazu reingelegt. Aber das kommt uns jetzt zugute. Ja. Wie ist denn die Temperatur von dem Wasser? Das ist okay, guck mal. Ja, geht sogar. Also 11 Grad ist das aber noch nicht. Nee, das stimmt. Müssen wir mal gucken. Ja gut, dauert halt etwas. Ja. Sollen wir gleich weitermachen mit dem Stand, wenn wir schon bei dem Thema sind? Ja, sind wir doch bei dem, das war der zweite Stand, den wir besucht haben. Genau, aber machen wir erstmal weiter bei dem Stand, oder? Ja, genau. Genau, eigentlich waren wir ja da wegen dem Gin, weil da stand ein... Du bist ja drauf gekommen, weil da ein Wort stand, was du halt sehr interessant fandest, gell? Ja, genau. Also stand dort das Wort, also richtig ausgesprochen, Occita, also auf Deutsch würde man vielleicht sagen Occitan, also Occitan geschrieben, O-C-C-I-T-A-N. Und das ist ja der Name einer Sprache, also in der Sprache selber Occita, die in Südfrankreich gesprochen wird und so ein bisschen ganz am Rand im Piemont in Norditalien, wo ja auch dieses Produkt herkommt. Und das ist ein Gin aus Norditalien, aus der Gegend von Cuneo. Da ist es eben, also Nordwestitalien, da spricht man eben auch noch Okzitanisch. Hier steht jetzt drauf, Distillato con Erbe Occitane, also mit okzitanischen Kräutern destilliert. Naja gut, also okzitanische Kräuter, die Kräuter sprechen ja nicht eine Sprache, aber das kommt eben aus der Gegend, wo man okzitanisch spricht. Und das fand ich halt interessant und ich mir gedacht, das gucke ich mir mal näher an. Zumal die Firma, die das herstellt, auch authentisch heißt. Die heißt nämlich Bordiga. Mhm. Und Bordas ist der häufigste okzitanische Name. Das ist nämlich eigentlich, bedeutet das sowas wie Bauernhof. Und Bordiga ist eben ein kleiner Bauernhof. Also wirklich authentisch okzitanisch. Ja, und tatsächlich, da wachsen viele Kräuter, Alpenkräuter eben. Also hier steht es auch drauf, das ist da drin, Wacholder aus den okzitanischen Alpen. Mhm. Angelica, das war Engelswurz, genau, Engelswurz, Kardamom und Koriander. Und dazu Zitrus- und Orangenschalen. Genau. Ein ganz einfacher Gin war das, wurde auch gesagt. Das ist jetzt hier kein Gin, der jetzt irgendwie mit 48 Kräutern oder 47 Kräutern wie manch andere sind, sondern einfach ein Standard-Gin, auch preislich in einer, sag ich mal, in einer normalen Range. Ja. der ja, also wirklich machte einen ehrlichen Eindruck. Genau, irgendwie. Das wirklich war ein ehrlicher Gin. Der Gin heißt Bordiga, genau. Bordiga. Den habe ich nämlich gar nicht verlinkt, sehe ich gerade. Ja, der Gin heißt Occitan, also ich weiß gar nicht, wie man es jetzt ausspricht, also auf Occitanisch Uzita, aber so wird man das nicht aussprechen. Also die Italiener sagen ja dann Occitano eigentlich, da fehlt aber das O am Ende, also ja. Der hat ja einmal diesen Grund-Gin gehabt, was du jetzt gerade hier siehst. Und dann hat er ja noch drei weitere Gins. Gell? Genau, da haben wir doch auch noch. War da nicht diese kleine Probe her? Ja, genau. Welche Probe war her? Die jetzt verschwunden ist. Die hier? Nein, das war ein anderer. Die hast du eingesteckt gehabt. Die habe ich eingesteckt gehabt? Du hast doch die Tüte mit den ganzen Proben doch. Die haben wir doch hier. Habe ich doch hier. Das ist doch alles hier geblieben. War da? Nee, da haben wir von dem nur. Ach nee, da haben wir nur den Insekt bekommen. Genau. Da haben wir keine Probe vom Gin bekommen. Ja, hätte man nochmal fragen sollen. Aber haben wir verbaselt. Gut, ja. Wir hatten aber bei denen, also wir waren da im netten Gespräch und da hat uns natürlich, wie es da so häufig auf dieser Bar-Convention ist, da gibt es halt natürlich Bars. Also jeder Stand hat so eine Bar und der Barkeeper hinten dran hat uns gleich mal ein Gin-Cocktail gemacht, gell? Ja. Und das Interessante an diesem Gin-Cocktail war ja, dass der den einfachen Gin genommen hatte, also was jetzt wirklich jetzt kein geschmackliches Höchsterlebnis war, aber was hat er uns gemacht für einen Gin-Cocktail? Was mit Wermut drin? Was war noch drin? Wermut? Der war vor allen Dingen, hatte er dann hinterher noch dieses... Diesen Amarena-Likör? Amarena-Likör drin? Nee, das war Gin, Amarena-Likör, Wermut war glaube ich nicht drin. Doch, der hat doch irgendein Bitter, oder? Nee, ich meine nicht. Doch, die haben doch noch hauptsächlich Bitter. Ja, hatten sie, aber für diesen hat er, das war nur, wenn ich richtig erinnere, dieser eine Gin, also nicht der, nicht der Grund, oder doch, glaube ich, Grund-Gin. Und da hat er aber noch was von dem anderen Gin dazu getan. Ah, stimmt, diesen Smoked Gin. Genau. Ja. Und dem hat er noch was dazu getan. Der Amarena-Likör. Ja. Das ist vor allen Dingen, das macht es dann nochmal farblich interessant. Weil er so rosa, fruchtigen genau. Und dann hatte er mit so einer Sprühflasche, die hatten da noch so, ja, Essenzen. Wie so Parfümflaschen mit Essenzen. Und dann hat er da noch Jasmin genau. übergespritzt. Und das war natürlich interessant, weil das ist vor allen Dingen erstmal so ein Jasmin-Geruch hatte, also das ist der erste Eindruck, den ich hatte, der war nicht so positiv, weil mir so eine Wolke so ein bisschen Klostein-Geruch entgegenkam. Aber dann habe ich natürlich gemerkt, Jasmin. Und dann auch, das Interessante war ja, dass man auf der einen Seite diesen Jasmin-Geruch hat, dann, wenn man das aber trinkt, der Amarena-Geschmack durchkommt, also so ein sehr fruchtiger Geschmack, zusammen mit dem Gin. Also das war schon eine richtige Geschmacksexplosion, muss man wirklich sagen. Und die Essenzen ist wohl auch dieses Jahr wohl auch so ein Thema. Die guten Bartender haben das eh schon gemacht, also viele haben schon Essenzen angesetzt. Aber natürlich Essenzen für die Drinks dazu hinzuzufügen, ist wohl gerade irgendwie wohl ein Trend oder was sich gerade entwickelt. Ja, wir haben die Fragrance Bar ja schon erwähnt. Genau. Die machen das ja. Genau, die machen das genauso, ja. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die schon aufgeht. Du willst halt auch wirklich mit allen Sinnen das Getränk wahrnehmen. Ich meine, das sind ja teure Getränke, von denen du auch nicht so viel runterschütten kannst. Und da kommt schon drauf an, dass du das mit allen Sinnen aufnehmen kannst, dass du da einen interessanten was Interessantes für die Nase hast, dann eben ein überraschendes Geschmackserlebnis, das ist schon, und das muss man schon kreieren. Also das ist schon, glaube ich, eine sehr wichtige Herangehensweise. Auf jeden Fall, das ist schon total spannend gewesen, wie mit so einer Essenz so dieser Drink im Prinzip aufgepeppt wurde. Also ich war ja, wie gesagt, das war wirklich der Gin, den haben wir pur probiert. Der war jetzt, war okay, ja, gell? War ein normaler Gin. Also war wirklich jetzt keine Rakete, aber war wirklich ein normaler, okay, stimmt. Also auch gerade mit diesen vier Grundzutaten war das echt, also dafür war er wirklich gut. Ja, ja. Aber dann hat man gemerkt, so man kriegt so einen Drink natürlich dann direkt aufgepeppt. Gell? Das heißt, wir machten auch Vertica, auch gegebenenfalls auch Vertica im Verkauf. Ja, sicher. Mhm. Mit diesen Essenzen, was sie da hatten. Das waren so kleine Flakons, ich weiß nicht, was waren da drin? 50, 100 Milliliter? Da war nicht viel drin, das war ganz wenig. Und was sagt er? Ungefähr 300 Sprühstöße dazu, gell? Pro Flakon. Ja. Das heißt, also man kann dann doch 300 Drinks nochmal veredeln und gegebenenfalls dann natürlich auch einen Mehrpreis daraus generieren. Ja, gell? Klar. Natürlich. Weil das ist dann. Ja, ja. Ja, gut, die Flakons kosten auch was, würde ich sagen. Ja. Das gibt es auch nicht für umsonst. Von daher ist es sicherlich berechtigt, wenn man dann was auf den Preis drauf schlägt. Na klar, natürlich. Und ja, das war ganz interessant. Nee, das war wirklich interessant. Das Schöne ist, wir wurden ja auch häufig gefragt, was wir sind. Mhm. Das war ja immer ganz interessant, weil natürlich die Leute auch wissen wollen, haben wir eine Bar, was machen wir, sind wir irgendwie Fachmagazin oder sonst irgendwas. Und wir waren ja auch ganz ehrlich, wir haben gesagt, ja, wir sind Podcaster, Podcasten über Genuss und so. Und das hat man gemerkt, das ist bei ganz, also eigentlich überwiegend bei allen extrem positiv aufgefallen. Ja. Dass, ja, gleich am Anfang, unser erster Stand war ja irgendwie da dieses Masons oder wie es heißt. Genau. Yorkshire Gin, auch sehr zu empfehlen, kommen wir ja gleich noch drauf. Und die Briten wissen einfach genau Bescheid, was Podcast ist und so. Da ist nicht so, in Deutschland muss man das ja immer noch mal erklären, was man eigentlich macht. Aber die waren, das waren ja sowieso Jüngere da, denen war das sofort schon klar. Weil ich hatte ja die Veranstaltung, also die Veranstalter ja vorher angeschrieben gehabt und sagte, pass auf, wir machen einen Podcast, ob es die Möglichkeit gäbe, vor Ort von der Veranstaltung zu podcasten. Das war ja so die Frage, mit der ich an die Veranstaltung rangetreten bin, um einfach mal, also nicht, dass ich jetzt konkret was geplant hätte, aber so einfach die Möglichkeit zu haben, dass man sagt, ey, man ist da, trifft da jemand Interessantes, was wir auch definitiv getan haben. Wir haben ganz, ganz viele interessante Leute getroffen. Da hätten wir also wirklich direkt loslegen können. Habe ich also die Veranstalter angeschrieben, habe gesagt, pass auf, mach hier einen Podcast. Und ob es die Möglichkeit gäbe, da vor Ort zu podcasten. Ich brauche auch nichts, brauche im Prinzip nur von Ihnen, die, ob das okay wäre, dass ich sowas mache. Ne? Das, also nicht, dass ich jetzt irgendwie gefordert habe, ich brauche einen Raum und sonst irgendwas, sondern einfach nur, ey, ist sowas möglich? Ja. Dann haben die sich erstmal lange nicht gemeldet, also bestimmt 14 Tage lang nicht. Und dann hatte ich dann nochmal eine Mail geschrieben, ganz freundlich nachgefragt und sagte, hey, wie schaut's aus? Habt ihr euch da mal Gedanken gemacht? Besteht die Möglichkeit? Und dann kam so eine pampische Antwort zurück und sie sagte, ja, die hätten in den Podcast jetzt mal reingehört. Das wäre ja nicht ihr Zielpublikum, weil das ist ja, wir haben ja eine Fachmesse und das Zielpublikum wäre Fachpublikum und dementsprechend würden sie da nicht zustimmen, dass wir da vor Ort irgendwie podcasten. Und es klang für mich so, naja, die Messe, die Leute vor Ort, die wollen das alle nicht, die sind, die, ja, das Podcast ist für die nicht wichtig und so. Nee, also die Aussteller waren da ganz anders drauf. Und als wir halt dann drauf gekommen, die Frage kam halt immer irgendwann, was machst du so oder sonst irgendwas? Und alle total super, ey, ihr macht sowas, finden wir total klasse, was macht ihr da so? Und also wirklich total interessiert und sagten, ja, das ist total wichtig. Und dann habe ich dann gerade am Tag 1 auch öfters mal die Geschichte erzählt, dass wir mit unserer Anfrage so, ja, ich fand es so ein bisschen abgewatscht worden. Und da sagte er, ey, das wird er als Feedback auf jeden Fall an die Veranstalter zurückgeben, weil die hätten es total toll gefunden. Ja. Man hat auch gemerkt, auf der ganzen Veranstaltung, das Thema Social Media ist extrem stiefmütterlich behandelt. Ja, ja, ja. Also, man merkt, dass. Ja. Naja, es hängt wirklich vom, also die Veranstalter machen es nicht, aber bei den Ständen gab es eine unterschiedliche Einstellung. Ja. Also es gab manche Stände, da kommen wir ja dann auch gleich noch drauf, also als Beispiel jetzt mal der Fritz-Cola-Stand und so, wo man sich da doch sehr dann auch um uns bemüht hat. Mhm. Also das ist schon, also Social Media, also das ist manchen Ausstellern, ich würde sogar sagen vielen Ausstellern, eher bewusst, dass sie da was machen müssen und auch machen wollen. Während halt die Veranstalter irgendwie, weiß ich nicht, das ist komisch. die haben es auch nicht kapiert. Also so einen langen Hashtag zu benutzen für Twitter, wo ich mir schon denke, so, ey Leute, also irgendwie macht ihr da was falsch oder habt ihr das Medium nicht verstanden. Das wäre ja einfach gewesen, das BCB16 zu nennen. Genau. Also. Aber na, Barkonvent. Der hat sich ja auch dann so durchgesetzt, auch wohl dieser BCB16, weil Barkonvent einfach zu lang ist. Das kannst du nicht machen. Naja. Und hat gesehen, ja, die haben einen Twitter-Account, die haben einen Instagram-Account, die haben einen Facebook-Account, aber was da so an Material irgendwie zustande gekommen ist, fand ich jetzt wirklich sehr dürftig. Man merkt, dass die halt so die Social-Media-Schiene eher stiefmütterlich behandeln. Und dagegen die Aussteller gesagt haben, ey, das ist uns total wichtig. Ja, wir wollen das. Was hat der eine gesagt? Blogger und Podcaster sind die Influencer dieser Szene. Ja, ja. Also wir wurden auch als Influencer dieser Szene bezeichnet, das würde ich sagen. Das fand ich auch interessant, weil das ein Wort war, was mir nicht so geläufig war mit den Influencern. Aber das war in der Tat mich angenehm überrascht. Dass ja, also meinte. Ich fand es auch total interessant, wie sie da drauf gekommen sind oder wie das überhaupt entsteht, weil natürlich über diese Szene, du kriegst ja als Endanwender, kriegst du ja nur in zweiter Instanz davon was mit, weil du gehst halt in eine Bar und dann bekommst du halt die Möglichkeit, das zu probieren, zu testen. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob der Endanwender so dicht überhaupt an diesen ganzen Produkten dran ist und an den Trends, was da passiert. Naja. Weil die Zielgruppe ist halt also das Barwesen und nicht der Endkunde in erster Linie. Mhm. Und ich glaube, das kippt auch in diesem Bereich, weil der Endkunde interessiert sich ja auch dafür. Ja? Was gibt es an neuen Produkten? Wo kann ich das bekommen? Wie kann ich das trinken? Wie kann ich da neu zubereiten? Was passiert da auf diesem Markt? Und das ist wirklich eine Sache, die ich sehr schade fand, dass die Veranstalter das einfach so, wie soll ich sagen, nicht ganz ernst genommen haben, meiner Meinung nach. Aber wenn du hier guckst, ihre Ansprechpartner, wer sind die Leute mit der Gesamtleitung, da siehst du schon, das sind jetzt nicht die jüngsten und dynamischsten. Und wenn du hier dann auch nochmal unter Presse guckst, das ist halt für die, ist noch die Generation vorher. Ja. Da muss man halt noch ein bisschen warten. Ich hoffe, dass das wirklich als Rückmeldung jetzt von den Veranstaltern auch, also von den Teilnehmern auf der Veranstaltung an die Veranstaltungsorga zurückgespielt wird und dass wir da vielleicht nächstes Jahr einen ganz anderen Fokus haben. Vielleicht nehmen sie das Thema auch dann etwas ernster. Naja, dann siehst du es ja auch, wenn bei der Anmeldung da, dass sie dir dann ein Passwort mit per E-Mail zuschicken und so. Ja. Da habe ich auch gedacht, wie geht das denn? Also, Schreck bekommen. Also, Ja, das stimmt. Das war alles so ein bisschen old-fashioned, was ich denke. Es gibt so viele Portale, wo du dir so ein Ticket klicken kannst, die einfach gut funktionieren. Ja. Warum müssen die da irgendwas Eigenes, Gefühltes machen? Und vor allem eigen und dann mit Versand eines Passworts über E-Mail. Ja. Also, das kann man doch, das ist doch nun wirklich kein, also das darf man eigentlich gar nicht machen. Also normalerweise müsste halt das Passwort kannst du auf der Webseite dann direkt eingeben, also dir eins ausdenken und eingeben. Ja. Aber hier musst du erst dich anmelden, also erst dein Interesse bekunden, dass du da überhaupt ein Ticket haben möchtest. Genau. Dann bekommst dann du eine E-Mail mit einem Passwort. Genau. Damit loggst du dich dann ein. Ja. Und dann kannst du ein Ticket kaufen. Also das ist wirklich nicht so, wie man das heute eigentlich macht. Also das ist wirklich, wirklich old-fashioned, wie sie das Ganze gemacht haben. Mhm. Da hat man auch gemerkt, das hat sich auch dann durch diesen Bereich Social Media auch dann wirklich durchgehangelt. Das ist einfach, da müssen die dazulernen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja. Sollen wir weiter mit ich glaube, wir werden jetzt ein bisschen durcheinander erzählen. Das war jetzt nicht in chronologischer Reihenfolge, weil wir erzählen jetzt hauptsächlich über Tag 2. Ich werde dann später noch was über Tag 1 erzählen. Ja, mach das. Machen wir einfach wir so ein bisschen. Wir waren ja beim Tag 2 gemeinsam, aber ich würde gerne trotzdem noch mal vielleicht was trinken. Ja, natürlich. Dann nimm was, dann können wir gerade direkt das Thema dazu oder einleiten. Wir haben ja Fritz Cola schon erwähnt. Ja, genau, hatten wir. War auch sehr nett am Stand von Fritz Cola. Die waren eben auch, die wussten was mit Podcasts anzufangen. Mit denen haben wir uns wirklich auch gut unterhalten. Und da habe ich halt Produkte von Fritz Cola probiert, die ich noch nicht kannte. Welche waren das? Die Fritz Mate. Die ist ja auch zu Ende. Die ist ja auch neu. Da ist ja jetzt der Spruch, das Marten hat ein Ende. Genau, das Marten hat ein Ende. Dann gibt es also jetzt Marte, die sehr würzig schmeckt. Also so ein bisschen in Richtung Flora-Marte, vielleicht sogar noch etwas stärker. Ich glaube, die Fritz-Marte ist die die matigste, die kräuterigste Marte, die ich kenne. Also ich war da doch überrascht. Also wer es sehr kräuterig mag, ist bei der Fritz-Marte genau richtig. So, wir haben aber, und das wollte ich eigentlich probieren, weil ich das noch nicht kannte, nur vom Hören sagen, Cola-Kaffee-Limonade. Von Fritz Cola. Haben wir auch hier. Sieht so ein bisschen aus wie Cola, ein bisschen bräunlicher als die Fritz Cola, die ja ich sehr. Ich probiere jetzt auch nochmal. Dunkel ist. Ja, ich hab's ja, ich fand's ja nicht so tolle. Stopp, reicht. Nimmst du auch noch ein paar Eiswürfel? Danke. Oder, ja, danke. Und ja, also. Und ich hab's probiert und ich find's sehr angenehm. Ein angenehmer Geschmack. Hat auch schon so ein, wenn du dran riechst, so ein Kaffeegeruch, was hat's. Ja normalerweise eben auch, Cola hat ja eigentlich keinen Geruch, also ja. Nur so ein bisschen was Süßliches. Und das hat halt eben noch diesen schönen Kaffeegeruch. Und auch wenn man es trinkt, also es hat so einen weichen Geschmack, ohne dass es süß ist. Also es ist nicht so extrem süß wie Coca-Cola eben, das erwartet man ja von Fritz Cola, aber es hat eben zusätzlich noch diesen weichen Kaffeegeschmack. Auf der Homepage schreiben sie Kaffee, kann ich zustimmen. Karamell kann ich auch zustimmen. Vanille würde ich nicht zustimmen. Also Vanille schmecke ich nicht raus, das stimmt. Aber Karamell eben, das ist eben das so. Das war auch ganz interessant. Das waren halt wirklich so ein paar junge Typen, die da an dem Stand waren. Auch ein toller Stand, muss man auch einfach so sagen. Ja. Also Standdesign, da gibt es auch totale Unterschiede. Wirklich große Unterschiede, das stimmt. Also da muss ich echt wirklich sagen, da machen sich auch manche mehr, manche weniger Gedanken. War auch ein sehr schöner Stand. Die zwei Jungs da wirklich total super motiviert, total entspannt, freundlich. Sehr freundlich. Hatten uns auch gleich angesprochen, weil sie gesehen haben, unsere Badges, Podcast. Und da haben wir auch erzählt, dass wir schon über Fritz Cola auch schon gepodcastet haben. Kann man nochmal hier ein Shameless Self-Plug machen. Wir haben die Folge Nummer 12. Da ging es nämlich um Hamburger Brausen. Und da Fritz Cola ja aus Hamburg kommt, war natürlich auch Fritz Cola mit dabei. Damals gab es aber auch nicht diese Cola-Kaffee-Limonade. Ja. Aber die ist wirklich schön. Also ich mag die. Ich mag die Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Ja, das kann ja nicht sein, dass du alles magst, was ich mag. Aber und umgekehrt. Aber ich finde es sehr angenehm. Also mir schmeckt das. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Also ich habe es jetzt mein zweites Mal probiert. Ich habe es dort vor Ort probiert. Da konnte ich nach dem ersten Schluck schon nicht mehr. Jetzt habe ich die halbe Portion hier aufgetrunken. Ich glaube, das war auch, dort war auch super gekühlt, stimmt. War super gekühlt. Stimmt, wir haben ja. Wir hatten ja diesen Kühlschrank, der Glasscheibe davor. Und dann konnte man ja direkt, kann man auch sehen, sie hatten halt noch diese Partyfläschchen, diese ganz kleinen. Wobei ich schon 033 eigentlich zu klein finde, aber dann nochmal diese 02er Flaschen hatten sie auch, die sie oft dann verschenkt hatten, auch wenn jemand kam und sagte, wollte fünf Kirsch haben, dann, also es ist auch so, dass die Leute da wirklich nicht geizen mit Pröbchen und probieren lassen und so weiter, weil klar, das ist halt denen ihr zukünftiges Publikum. Genau. Das Schöne ist, bei denen haben wir auch noch eine Bildungslücke geschlossen, bei den Jungs von Fritz. Ja. Willst du mal die Geschichte erzählen? Genau. Als wir die Mate getrunken haben, ne? Sie hatten so ein bisschen auch Zeugs, um Cocktails zu machen. Genau. Waren Limetten und so. Und da haben wir gesagt, macht ihr denn auch Chunk? Und dann wussten sie nicht, was Chunk ist. Mhm. Haben wir halt erklärt. Ja, so ein Cocktail. So ähnlich wie Caipirinha, nur mit Mate. Was kommt da normalerweise rein bei Caipirinha? Ich weiß. Cola. Nee. Caipirinha kommt. Hier, Quatsch, Soda oder was kommt da rein? Ich muss gleich mal nachgucken. Weiß gar nicht. Also, ich trinke sowas so selten. Also, wie gesagt, Chunk und dann haben wir mir auch noch erklärt, dass das vom Club Forschung aus Berlin kommt. Also, dieser Name, also Forschung. Genau. Chunk, also Chunk. Also es war früher mal ein Club in Berlin, den es nicht mehr gibt, wo auch die Mate nach Berlin eingeführt wurde. Ja, und das fand ich auch ganz interessant und dann wollten sie noch machen, dann hatten sie aber keinen Zucker, keinen braunen Zucker da und dann ist es daran gescheitert. Aber gut. Aber die haben sich es auf jeden Fall aufgeschrieben und wollten es dann unbedingt probieren. Also habe ich das auch abgenommen, weil die waren wirklich sehr bemüht. Der ist noch durch den an die Nachbarstelle gegangen und sagte, hey, habt ihr irgendwie noch einen braunen Zucker da? Wir brauchen mal ganz schnell. Das ist auch, was ich erlebt habe vor Ort. Die Szene hilft sich gegenseitig aus. Ja, ja. Das ist total kollegial untereinander. Ja, ja. Haben wir dann auch zum Schluss noch gesehen an einem Stand. Ja. Will ich jetzt auch nicht drauf vorgreifen. Mhm. Wo man sich dann auch noch gegenseitig Getränke gegeben hat. Das war auch sehr schön, ja. Ja, ja, um die dann zu mixen. Genau. Da kann man dann noch drauf. Genau. Ja, also das war auch ein schönes Erlebnis da bei der Fritz Cola, wo man auch viel mit uns anfangen konnte. Das stimmt, das war wirklich toll. Also die Jungs haben da auch, man merkt auch, die haben auch Spaß. Also ich glaube auch die Leute, man denkt so auf manchen Messen, da gibt es halt Leute, die stehen da und denken sich, Alter, die sind da echt wirklich nur abgestellt worden, weil sie jetzt den Job machen müssen. Ja, aber, nee, die hatten Spaß. Aber dieser ganzen Gastro hatte ich immer das Gefühl, ja, die haben halt alle, die ganze Zeit. Die haben da alle, das ist für die auch eine geile Veranstaltung. Ja. Ja, und auch das Publikum. Wir hatten ja dann an dem Stand vom Gin Mare, den müssten wir dann auch nochmal sprechen. Ja. Sag mal was zum Gin Mare. Da haben wir dann ja auch einen Barkeeper aus Bielefeld getroffen. Genau, also wir waren eigentlich auf dem Weg woanders hin, ja, wie das so häufig auf dieser Veranstaltung ist, und sind an dem Stand von Gin Mare vorbeigegangen. Ja. Und da gab es halt eine Bar, einen Barkeeper. Und ich hatte zu Maha gesagt, du musst diesen Gin Mare probieren, weil ich finde ihn sehr besonders. Und wie das halt so war, dann der sprach nur Englisch, glaube ich, der Barkeeper, gell? Ich glaube, der war Spanier. Oder war Spanier, okay. Ja, ja. Und hab gesagt, pass auf, probier mal jetzt hier den Gin. Und dementsprechend hat er dann angefangen, dann eben einen Gin Tonic zu mixen. Ja. Sehr aufwendig, muss ich sagen. Also ein schöner. Sehr, sehr schön. Also man muss auch sagen, dieses Jahr war auch der Glassponsor, wie hieß er? Hab's schon vergessen. Hier hat irgendein deutscher, großer Zweisel. Ja, ist egal. Gab schöne Gläser. Gab halt schöne Gläser und dann hat er halt ihm einen Gin Tonic gemischt oder die einen Gin Tonic gemischt. Und das Schöne war, es gab dazu eine getrocknete Blutorangenscheibe. Genau, sie hatten so Blutorangenscheiben, das war auch vorbereitet. Die hatten sie auch jeweils jede in einer einzelnen kleinen Tüte verpackt, damit es auch entsprechend steril ist. Mhm. Also jetzt sind keine Riesentüten, das waren ganz kleine auch, also sehr Plastik auch sparen. Und die kam dann da rein. Genau. Ist momentan wirklich ein auch sehr populärer Gin. Und kommt halt südlich von Barcelona. Wird ja in so einem kleinen katalanischen Fischerdorf an der Costa Dorada. Costa Dorada, genau. Wird er da irgendwie gemacht. Und ist ein sehr frischer Gin. Also es ist so ein typischer. Ja, sehr sommerlicher. Sommer-Gin, genau. Mit Zitrusfrüchten drin. Also eigentlich besteht der, glaube ich, nur, also vor allen Dingen aus Zitrusfrüchten. Genau. Genau, es kommt irgendwie, ja, irgendwie ist ein bisschen groß. Ja, genau. Ja, genau. Wenn man sich fragt, warum das Gin Mare heißt, wenn es doch aus Spanien kommt. Ja. Mare klingt ja eher italienisch. Mhm. Das heißt, der Mediterranean Gin. Mhm. Der Grund ist, das ist gar nicht italienisch, sondern wie ich dann herausgefunden habe, die hatten also eine schöne Broschüre, so eine, die auch so richtig wertig aussah. Müsst du dabei sein. Ja, ja. Du kommst immer näher. Da. Mit runden Ecken und so. Also richtig schön gemacht. Und da habe ich dann gemerkt, das ist lateinisch. Mhm. Also sie haben es lateinisch benannt. Ich weiß nicht, vielleicht ist das aus dem katalanischen Sprachgebiet und sie wollten es nicht Spanisch benennen. Wobei das katalanische Wort für mehr genauso geschrieben wird wie das spanische. Aber sie haben es lateinisch genannt. Mhm. Und kann man gar nicht erkennen hier. Das ist, diese Seite ist leider so ein bisschen sehr flashlastig. Das ist, naja, gut, das Guadalajara ist schon ziemlich weit im Süden. Also nicht mehr Katalonien. Und aber wirklich sehr stilvoll gemacht und ich fand den auch wirklich lecker. Also gerade, wir haben ihn ja dann nur als Gin Tonic. Ja, weil es eigentlich auch ein Gin Tonic Gin ist, also es ist ein Mixed Gin für Mixer, also mit. Genau. Und auch interessant, was sie dazu genommen haben, war definitiv ein Tonic, was sehr zurückhaltend im Geschmack ist, nicht sehr süß, weil halt natürlich durch die fruchtige zitronische Note des Gins an sich brauchst du halt auch ein Tonic, was ganz gut dazu passend war. Und die haben dafür den Tonic 1724 verwendet. Das ist auch einer der Premium Tonics. Und das ist so, was sie auch empfehlen, als den Gin zu mischen. Das ist ja auch immer so ein Punkt bei dieser Bar Convention mit den ganzen Gins. Die designen ja natürlich da auch dann Getränke. Und da gibt's halt ganz klar, wo sie halt sagen, ja, am besten passt halt zum Gin Mare, passt halt der 1724 Tonic. Und dann würden sie dann weiterempfehlen, erst dann in die Tonic Water, Thomas Henry auch aus Berlin und Fever 3. Tonic, das sind so die Reihenfolge, wie sie es empfehlen würden, was halt sehr gut mit diesem Gin zusammenpasst. Ja. Im Übrigen ist natürlich Guadalajara nicht mediterran, auch nicht weiter südlich. Es ist weiter westlich. Es ist nämlich mitten im Land. Es ist natürlich Kastilien. Das in Guadalajara erstellen, warum sie das dann Gin Mare nennen, dass sie Kilometer weit vom Meer entfernt sind, also wirklich weit vom Meer entfernt sind. Kann eigentlich in Spanien kaum weiter vom Meer entfernt sein als in Guadalajara. Also naja, gut. Trotzdem, also heißt es Gin Mare. Das Schöne war auch davor, als wir den getestet haben, haben wir natürlich dann den gleichen Gastronomen getroffen, auch ein relativ junges Kerlchen, würde ich sagen, Ende 20, Anfang 30, der aus Bielefeld und dann natürlich den ersten Spruch dann von mir, was er gedrückt bekommen hat, als er gesagt hat, er ist halt irgendwie, wie Alexander hieß er, glaube ich, gell? War aus Bielefeld. Und ich dachte so, Bielefeld gibt's nicht. Dann sagt er, ja, den Spruch hat er jetzt schon lange nicht mehr gehört. Und dann kam er halt irgendwie direkt auf das Thema, so, ja, Gin Mare, total klasse. Hier haben sie auch bei denen jetzt ins Sortiment mit aufgenommen, weil es gut ankommt. Die haben eine Burger und eine Burger- und Cocktailbar, wo sie halt so hausgemachte Burger machen und halt so Cocktail da irgendwie mit dabei haben, sind irgendwie zu zweit und machen das halt irgendwie in Bielefeld. In Bielefeld, genau. Das war ganz interessant. Heißt die Wilde Kuh. Wilde Kuh, genau. Auch ganz interessant, die haben keine Webseite, sondern nur eine Facebook-Seite. Ja, das war, fand ich auch. Fand ich auch ein bisschen interessant, aber scheinbar ist das, wie das heutzutage vonstatten geht, dass man da heutzutage da keine echte Homepage mehr hat, sondern dann sich so eine Facebook-Seite anlegt und dann darauf den ganzen Content publiziert. Ja, also auch lustiges Kerlchen, war ein lustiges Gespräch mit ihm, war wirklich gut. Ihr habt dabei noch euren Gin Tonic weggeschlürft. Ja. Also was halt, das ist so, da kommt man auch so relativ einfach ins Gespräch auf der, auf dieser Convention, wenn gerade auch andere Leute davor stehen und das gerade. Wir werden uns das, die Wilde Kuh da mal vornehmen. Wenn wir in Bielefeld sind, gibt es ja Veranstaltungen, die in Bielefeld stattfinden. Da kann man ja nochmal da mal vorbeigehen. Und dazu gibt's zu den Burgern. Die Burger, die übrigens nicht nur Rindfleisch, sondern auch Lamm enthalten. Genau, das war diese Besonderheit, was Sie gesagt haben. Ja. Genau. Gibt es dazu die Kumpir. Und was ist die Kumpir? Das ist diese Kartoffel. Ja, genau. Diese türkische Kartoffel, aus Mannheim. Die aus Mannheim kommt, ja. Eigentlich ist das die türkische Verballhornung, müssen wir auch noch verlinken. Kumpir. Die Verballhornung von Krummbeere. Genau, Krummbeere. Die Krummbeere, ein anderes deutsches Wort für Kartoffel. Genau. Insbesondere in der Pfalz gebräuchlich. Und dieses Pfälzer Wort ist inzwischen zu einem türkischen geworden. Ach, die Pfalz ist da überall. Ja, ich sag's dir. Das ist schon lustig. Es ist, deren Seite ist auf Facebook und die Kontaktadresse ist outlook.de. Okay, naja, die nutzen halt alle. Die nutzen halt, was da ist. Genau, die nutzen, was da ist. Ja, denn die Kompetenz ist vielleicht der Barbetrieb und. Das ist der Burger, genau. Genau, aber nicht hier irgendwie fancy, schmancy Seiten zu kreieren. Ja. War auf jeden Fall, war ein lustiges Zusammentreffen auf der Bar Convention wegen Gin Mare. Es kommt automatisch ins Gespräch. Das war total nett. Eigentlich würde jetzt sehr gut passen. Ja. Der Ibiza-Gin, den du da hast. Ja, der würde sehr gut passen. Das ist ja, also dann, das ist jetzt wirklich vom Mittelmeer. Genau, der ist wirklich vom Mittelmeer. Da warst du nicht dabei, das war Tag 1. Ja. Ich bin da ein bisschen durch die Gegend auch mal geschlendert, weil ich dann, wie gesagt, ich hatte mir ein paar Sachen ja vorgenommen und bin dann mal durch die Gegend geschlendert und habe dann einen Stand gesehen, den ich nicht ganz so deuten konnte und hatte dann von Weitem geguckt. Und dann war es ein Gin-Stand. Und zwar ausspülen, damit. Ja, Sekunde, ich muss mal ganz kurz mal die Shownotes hier in die richtige Reihenfolge bringen. Ja, mach das. Naja, entschuldige, dass ich jetzt gesprungen bin, aber es passt einfach. Ja, klar, natürlich. Ja, jetzt, wo wir schon mal beim genau. Mediterranen sind. Da war ich dann bei den Stand, da steht nämlich drauf Law Gin. L-A-W geschrieben. Ich dachte, Law, irgendwie rechts, Rechtsgin oder was? Oder was ist da der Punkt? Und die hatten halt als Stand, das war, sah aus wie so ein Strandhäuschen, so eine Strandbar mit Bambus zugemacht. Und davor hatten sie halt die ganz viele Obst und Kräutern, also sprich die Inhaltsstoffe dieses Gins. Und das Interessante davon ist, dass da Sachen drin sind, die wohl alle von dieser Insel kommen sollten. Mhm. Ne? Also Wacholder, gebe ich vielleicht noch recht. Gell? Zitrusfrüchte bestimmt auch. Ibiza ist halt eine ganz kleine Insel. Da ist so viel. Ich weiß nicht, ob überhaupt genug Wacholder wächst, um Gin da so machen zu können. Dann Kaktusfeige, das fand ich ja sehr interessant. Und dann die Pimentos, die wir alle kennen, diese kleinen Paprikaschoten. Dann nutzen sie sogar noch dann Meersalz von Ibiza. Wobei, das sind die Pimientos de Padrón. Also gut, die mögen da wachsen, aber das ist die Art, die eigentlich aus Galicien stammt, aus der Stadt Padrón. Ja, und das ist halt, daraus wird dieser Gin gemacht. Und auch der auf dem Stand, der war total nett, interessant. Und mit dem habe ich wirklich gute Gespräche geführt. War auch wieder Thema Podcast und warum ich da bin und also da ist auch automatisch, als er gesehen hat, Genusskast-Podcast war auch gleich Thema Nummer 1 und warum ich da bin. Ich habe gesagt, naja, ich will halt Gin entdecken. War das denn ein Deutscher oder? War ein Deutscher. Oh. Ich wusste es am Anfang nicht, weil der sah mir sehr englisch aus und oder spanisch. Und ich dachte mir so, naja, vielleicht ist doch, ist es ein Spanier oder ein Engländer. Und darum war dann er, hatte ich dann in Englisch angesprochen und er guckt dann irgendwann so auf mein Namensding und sagt, ja, wir können eigentlich auch Deutsch reden. Ich dachte, ja, können wir. Und dementsprechend sind wir dann gleich ins Deutsche gegangen und hatte halt erzählt, dass ich mich halt seit ein paar Jahren auch für Gin interessiere und dass ich eigentlich hier aus der so aus dem Weingegend komme. Also wirklich direkt zu uns gut ins Gespräch gekommen und sagte, naja, und ich fand jetzt irgendwie den Stand hier ansprechend. Darum bin ich jetzt irgendwie da und will mal probieren. Ja, und dann sind wir gleich ins Probieren gekommen und ins Quatschen und haben dann gleich den Gin probiert und ich fand den sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also als ist auch ein Gin, der nicht gemacht wurde für pur zu trinken, sondern für als Gin Tonic, den ich auch jetzt sage. Ich würde aber trotzdem gerne mal kurz pur probieren. Aber du kannst ja was in der Flasche drin lassen, dann kann man ja mal dran nippen oder riechen zumindest. Da ist jetzt noch was drin. Sie, also riecht extrem fruchtig, ist wirklich ein schöner, fruchtiger Gin. Ja, sehr, sehr angenehm. Also man merkt es auch, Ich finde, man merkt die Kaktusfeige. Ich habe mir es nicht vorstellen können, aber das war wirklich die Kaktusfeige. Der hat mir auch vor Ort eine aufgeschnitten. War super. Also ja, das stimmt. So, ich mache uns jetzt hier so einen kleinen Gin Tonic. Das ist so eine Probierflasche. Was ist das drin? 02? Hab jetzt auch eine Limette benutzt. Ja, du hast alles dabei. Limette. Ich habe alles gemacht und nutze jetzt auch, weil es halt ein ein Gin für einen schönen Tonic ist, nutze ich auch jetzt einen Tonic und habe jetzt in dem Fall meiner Meinung nach ein sehr gutes Tonic Water. Ich glaube, darüber haben wir auch mal schon gesprochen in einer unserer Folgen. Mhm. Das Spreequell Tonic ist, finde ich, ist ein tolles Tonic Water, was recht preisinteressant wirklich ist und was nicht so aufdringlich ist, nicht so süß, und ich finde, es passt wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Ja. Und da probieren wir jetzt einfach mal den Law Gin mit diesem Tonic. Ich habe noch ein bisschen Limette-Schale reingemacht und ganz kurz noch über den Rand des Glases mit der Limette reingegangen. Mhm, sehr schön. Einfach mal zum, mal auch die Farbe, Chiin, merkt man auch gleich hier. Richtig. Ja. Und ich fand den sehr interessant. Also ich muss sagen, das ist ein Gin, den ich mir auf jeden Fall zu Hause hinstellen möchte, weil ich fand den irgendwie total super. Also war auch so eine Überraschung, die ich gar nicht auf der Agenda hatte, weil ich habe den Stand, wie gesagt, ja per Zufall entdeckt. Ja, das war so eine Überraschung, wo ich gesagt habe, wow, geil. Probier mal bitte. Ja. Sehr frisch, oder? Hat's schon sehr frisch. Sehr frisch. Also im Sommer 36 Grad, da kannst du das wirklich sehr, sehr gut trinken. Ja, das stimmt. Ja, dann müssen wir bei unserem nächsten Mallorca-Aufenthalt. Ja. Müssen ja nicht gleich nach Ibiza. Ibiza. Es ist eigentlich Ibiza. Also Ibiza auf, im lokalen Dialekt. Ibiza fahren. Aber man könnte auf Mallorca mal gucken, ob nicht auch plötzlich irgendein Gin da ist. Es gibt, ich habe auch einen mallorquinischen Gin. Habe ich das letzte Mal mitgenommen, du erinnerst dich? Ah. Musste doch Dominik mitnehmen, weil er mehr Freigepäck noch hatte als wir. Und da hat er mir mitgebracht. Ach, dieser Tunnel? Nein. Das war ein Kräuter. Das war ein Gin aus Mallorca. Und zwar, ich kann dir gleich mal sagen, wie er heißt. Ich habe schon die Flasche gefunden. Toll. Eine Gin-Seite, die auf Spanisch ist. Super. Ja, warum denn nicht? Gin Eva Mallorca, glaube ich, ist der. Lass mal gucken. Ist der so? Mallorquin Spirits, Eva Distillery. Ich glaube, Gin Eva Mallorca. Ja, die Homepage öffnet sich nicht. Nee, das ist er nicht. Was, eine blaue Flasche? Ich gucke, wie er heißt. Da ist er. Der heißt. Na toll, komme ich auf die Homepage, die mir noch gar nichts sagt. Super. Ist die hier was? Dos Petrelos Gin heißt der. Mhm. Premium Azul 40%, genau. Das ist so dieser Gin, den ich da auf Mallorca. Genau, ich verlinke den gleich mal in den Shownotes. Ja, mach das. Dann kann ich mir das auch mal anschauen. Ich mache das gleich mal unter die Kaktusfolge, die ich gerade verlinkt habe. Perelos Gin. Und das ist jetzt für dich in der Zeile Nummer 55. Okay, dann werden wir es gleich wissen. Oh, sieht ja auch sehr schön aus. Mhm. Wir hatten aber, glaube ich, auch Bombay Gin auf Mallorca gehabt. Dann komme ich auch gleich noch dazu. Das weiß ich nicht. Ja, hatten wir. Doch, wir hatten am ersten Tag auch ein bisschen Gin eingekauft. Mhm. Ah ja. Ja, das siehst du mal. Vielleicht hast du noch gar nicht da so aus den auf Gin eingestellt. Wir haben ja auch viele andere Sachen getrunken, aber. Ja, das stimmt. Da war ich noch nicht so auf Gin eingestellt, genau. Daran wird es liegen. Genau. Okay, sollen wir mal gleich, wenn wir nicht schon Bombay in den Mund genommen haben, mal kurz zu Bombay gehen? Passt doch, wo wir jetzt gerade beim Gin sowieso schon sind. Bombay war ich Tag 1. Bombay Gin ist jetzt ja, kennt ja vielleicht, Bombay Sapphire ist ja so einer der bekanntesten, sagen wir mal, Supermarkt-Gins, die es so, glaube ich, zu kaufen gibt. Ganz typisch in dieser blauen, schimmernden Flasche drin. Und ich war bei denen am Stand, ich fand den Stand toll. Und zwar was diesen Stand ausmachte, war, die hatten in der Mitte so eine große Bar, wo du halt, wo sie halt Cocktail-Schulungen und angeboten haben. Du konntest also da verschiedene Cocktail-Kurse auch belegen. Mhm. Also rund um die Bar, Konvent war natürlich auch ganz viele Vorträge, Kurse, Workshops, also gibt es auch ganz, ganz viel Rahmenprogramm, das darf man nicht vergessen. Mhm. Naja, das stimmt. Da passiert auch noch, also auch in fachliche Richtungen relativ viel. Mhm. Und Bombay hatte halt einen großen Stand. Und was ich da total toll fand, also was ich optisch sehr ansprechend war, die hatten eine Seite ihres Standes, die war komplett begrünt, von unten bis mhm. fast zur Decke der Station mhm. und hatten Kräuter an dieser Wand. Und du konntest quasi, dann hatten sie in dieser Kräuterwand hatten sie so drei Zapfhähne, wirklich so Bierzapfhähne, mhm. wo fertig gemischte Cocktails drin waren. Und das hatten sie dann Tap-Tails genannt. Also Tap zum mhm. als Zapfhahn und Tails halt von Cocktails. Und du konntest dir quasi da den Cocktail zapfen sozusagen. Mhm. Und mit den Botanicals, die halt da überall hingen, standen über so eine Gartenschere, konntest dir quasi die Kräuter abschneiden und in deinen Cocktail mit reinmachen. Mhm. Und das fand ich erstmal total die witzige Idee. Und die Cocktails waren jetzt auch nichts besonders Spannendes dabei. Aber mit diesen frischen Kräutern auf einmal da drin hat das nochmal so einen richtigen mhm. Geschmacksboost gegeben. Ja. Und das war wirklich, fand ich, eine sehr, sehr, sehr tolle Idee einfach. Das hat mich wirklich interessiert. Also fand ich wirklich sehenswert und anschauwert und war auch gut zu probieren. Da war auch viel los. Da war auch die Stimmung ganz ausgewogen. Und wie gesagt, Tap-Tales war als so ein Hingucker, war wirklich ein Hingucker. Mhm. Ansonsten hat Bombay halt, glaube ich, haben die hatten ein Special vorgestellt. Ihres Gins. Da gibt es wohl irgendwas, was so in kleinerer Auflage gemacht wurde. Aber das konnte ich auch in diesem Augenblick nicht angucken. Da war einfach zu viel los. Mhm. An diesem Stand dann. Aber war auch okay. Ich war jetzt eh nicht auf meiner Liste gestanden, um zu gucken, weil, wie gesagt, Bombay kriege ich halt in jeder Ecke. Das ist kein Problem. War jetzt für mich kein Highlight. Aber der Stand war halt irgendwie toll, muss man einfach so sagen. Also ich stelle hier gerade fest, also ich bin immer noch, hänge ich immer noch fest hier auf der Seite von den Dos Perignons. Ja. Die haben ja alle möglichen was man nur an Alkohol sich denken kann, an alkoholischen Getränken, stellen die her. Okay. Anis-Schnaps, Brandy, Magenbitter, Fernet. Das ist unfassbar. Tequila, Schnaps, stellen Sie her. Mhm. Also alles, was Alkohol ist. Und die sitzen auch wirklich in? Die sitzen auf Mallorca, genau. Das können wir mal, doch tatsächlich in Palma sitzen die. Ja, ja. Vielleicht können wir das ja mal das nächste Mal auf unsere Liste mal draufschreiben. Da können wir ja in Palma ja diese Hinterhofrösterei ja gesucht haben, naja. Da, was auch sehr schön war, können wir vielleicht mal uns das mal angucken. Mhm. In Wirklichkeit entstanden ist das Ganze 1882 in Jubi, im Zentrum der Insel, mhm. wo wir ja auch sein werden. Nicht zwar direkt in Jubi, aber da, glaube ich, in der Nähe. Ja, und dann gibt es seit 130 Jahren dieses Familienunternehmen. Nicht schlecht, oder? Wo jegliche Art von Alkohol, die man auf der Insel braucht, hergestellt wird. Naja, scheinbar braucht man ja auch wohl ein bisschen Alkohol auf dieser Insel fürs Partyvolk da. Naja. Ganz ehrlich. Natürlich wird das alles importiert. Aber es ist ja in der Tat das Problem, dass man halt im 19. Jahrhundert, 1882 ist das gegründet, da war das ja alles noch nicht erschlossen. Da konnte man irgendwie nur zweimal die Woche mit dem Schweinetransportschiff da übersetzen. Mhm. Und da brauchte man das. Die Einheimischen brauchten das. Und die anderen, Mandelcreme ist da die besondere Spezialität. Ah, da müssen wir alles probieren. Und da brauchte man eben entsprechenden Alkohol. Und als dann mit dem Tourismus losging, erst recht. Mhm. da lass uns doch mal das auch fürs nächste Mal auf die Agenda draufschreiben. Mhm. Dann gucken wir uns das einfach mal an, was es da so Schönes gibt. Ja, man entdeckt doch beim Podcast immer wieder neue Sachen. Ja, es ist doch jedes Mal wieder auch für uns eine Bildung. Ja, genau. Gut. Also Bombay auch abgefrühstückt. Also wie gesagt, kein Highlight, Tap Tales war nett. Ich habe davon auch immer Fotos gemacht. Ah, genau, das wollte ich vielleicht nochmal sagen. An vielen Stationen, wo ich war, habe ich ein Foto gemacht und habe das in Twitter hochgeladen. Also wenn man meinen Account da mal verfolgt, kann man das sehen. Und auch einen Haufen auf Twitter. Genau. Und auch andere Sachen auf Instagram habe ich die verlinkt. Da habe ich gemerkt, da haben auch viele von diesen Alkoholhersteller auch dann die Fotos sich angeguckt und auch dann geliked. Dementsprechend, also scheinbar ist da wohl Instagram eher das Medium. Auf Twitter war das eher so dürftig. Ganz interessant war, kann ich mich gleich beim Bogen schneiden, machen, schlagen, zu Penninger. Kennst du Penninger? Blutwurz? Nee. Ich kenne das, du kennst bestimmt diese braune Tonflasche. Ja, doch, kenne ich. Genau. Genau. Und die waren da. Ein bisschen wie Steinheger. Genau, ein bisschen wie Steinheger, richtig. Auf die bin ich aufmerksam geworden, weil die einen Granit-Gin angekündigt haben oder ins Programm genommen haben. Und da war ich beim Stand von Penninger und für mich war halt so Penninger, das ist halt so, das trinken halt die alten Leute, das ist total old-fashioned. Aber die haben, um halt natürlich auch, das merkt man wieder, Attraktivität in der Bar herzustellen, haben sie zwei, also erstmal der Stand war extrem, ich würde sagen, radikal, sehr provokativ, schwarz mit so Totenkopf-Style, Tattoo-Style, so ein bisschen Rockabilly-mäßig. Also was ich jetzt für diese Traditionsmarke Penninger gar nicht erwartet. Und da bin ich dann ins Gespräch gekommen, weil ich halt diesen Granit-Gin probieren wollte mit dem Personal da, dem Standpersonal und sagte, ja, wie kommt es, dass ihr jetzt hier so einen radikalen Wechsel macht? Und sagte ganz einfach, uns stirbt die Kundschaft weg. Ja. Blutwurz ist einfach, Penninger kennt irgendwie jeder, also jeder, der jetzt denkt, er kennt es nicht und klickt dann auf die Homepage und sieht das Logo und die Flasche, da kennt es eigentlich jeder. Und die haben dann jetzt für zwei Blutwurz-Produkte haben sie halt ein ganz radikales Design gemacht für den Blutwurz Red and Black. Für dich Zeile 60 und 61. Die standen halt so da und hab gefragt, naja, was ist halt, warum? Und jetzt dieser Gin, Penninger, kommt auch eigentlich aus dieser ganzen Kräutergeschichte. Sagt sie, ja klar, die sind natürlich jetzt der Junior-Chef. Der ist jetzt auch auf die Gin-Geschichte aufgestiegen und wollte das mal einfach mal ausprobieren, mal mit neuen Produkten, weil der Vater wohl so an der alten Tradition halt irgendwie dranhängt. Und dementsprechend die halt noch was Neues probieren wollten. Weil wenn du dir sonst die Produktpalette von denen anguckst, das ist auch so, ja, also ich würde davon ehrlich gesagt nichts trinken. Also gibt's halt irgendwie Bayern-Kümmel, weißt du, so Kümmel-Schnaps. Gut, Schlehenlikör vielleicht noch okay, vielleicht noch ein Williams, okay. Auch so ein paar Liköre machen, die ist es vielleicht alles noch okay. Aber so die ganzen Blutwurz-Varianten und Brände und Luse Hexe und Himbeerfee und Jagertee und das sind so Sachen, die würden mich jetzt nicht unbedingt direkt ansprechen. Ja? Und das mit diesen Gin, das nutzen sie jetzt so als Aufhänger. Und wie wollen sie sich halt differenzieren? Da muss ich natürlich auch irgendwie differenzieren, wenn du ein neues Produkt bringst, weil Gin gibt es ja mittlerweile Millionen. Dass sie einen Gin machen, der heißt Granit Gin. Und genau, die machen halt die Filtration, machen die halt über eine große Säule von Granitstein. Und dadurch soll das Ganze so ein bisschen, ja, steiniger, fester schmecken. Und da habe ich gedacht, okay, ja, ist es so, ist es nicht so? Es ist, also ich habe es jetzt nicht unbedingt rausgeschmeckt, dass man da jetzt irgendwie mehr Granit schmeckt als sonst irgendwas. Aber ich fand den Gin gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dementsprechend hatte ich dann probiert, ist aber auch ein Gin, den halt für einen Gin Tonic benutzt, also ganz klar designt als Gin and Tonic Gin Und aber ist interessant, ist, glaube ich, ein interessanter Vorstoß auch in der in dem Bereich. Ja, schön gemacht. In der Flasche hängt da oben dieser Granitstein dran. Genau, und so. Also ist auch wirklich was fürs Auge. Mhm. Und da hat man auch gemerkt, der Juniorchef, der ist da Social Media mäßig auch mehr unterwegs. Also der hat auch auf Twitter relativ schnell dann meine Posts und Bilder vor dem Stand auch gefunden. Ja, man ja auch an der Seite, auf der Seite. Und auch in Instagram und so, und hat er gleich geschrieben und sagt, hey, coole Aktion, finde er super. Ob mir der Gin geschmeckt hatte. Also man ist dann auch direkt in Interaktion getreten. Mhm. Und dann merkt man das so, ist ja der Sinn der Sache. Wo ich mir sage, ey, guck mal, die machen es irgendwie richtig. Also ja. nicht, dass ich jetzt da irgendwie mich von dem jetzt irgendwie umworben gefühlt habe, aber ich denke, ey, die haben das Thema irgendwie, gehen sie es an, haben es verstanden. Genau. Und die Mitarbeiterin sagte auch, dass da halt jetzt eine extreme Verjüngung auch bei den Mitarbeitern im Unternehmen passiert. Ja. Und dass sie halt jetzt den neuen Weg gehen. Und das ist, fand ich auch ganz interessant auf dieser Messe, weil das ist so Geschichten oder so Thematiken, die hast du nicht im Supermarkt, wenn du so eine Flasche Penninger kaufst und dann. Ich würde auch nie eine Flasche Penninger kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also die Flasche mit dem Granit dran, die würde ich schon vielleicht kaufen, weil das dann auch ein schönes Geschenk ist. Mhm. Mit dem Granit-Ding dran, das hat was. Also egal, ob das nun wirklich dadurch einen besonderen Geschmack bekommt, aber das macht sich schon mal als Geschenk ganz gut. Also das ist, glaube ich, wirklich eine gute Idee. Und ich meine, echt jetzt Penninger, Kräuter, Blutwurz, also nee. Das wäre nicht so auf meiner, also ich bin sowieso kein Kräuterschnapstrinker. Nee, ich auch nicht. Soll ich das jetzt plötzlich tun? Aber man sieht, sie machen sich, sie bemühen sich. Also wirklich, ich habe auch das Gefühl, die probieren so eine Tradition zu nehmen, jetzt irgendwie in die Neuzeit zu führen. Also, weil die haben bestimmt damit ganz gut gefahren. Aber jetzt kommt halt irgendwie, braucht man jetzt neue Ideen, um einfach nicht von dem Markt zu verschwinden. Weil du brauchst das ja ohne Risiko, du kannst das Alte ja weiterführen. Ja. Nur wenn du nur das Alte machst, dann bist du irgendwann weg. Genau. Und jetzt erschließt dir halt neue Kundenkreise. Mhm. Das ist schon sehr schlau. Also das fand ich auch ganz interessant. Sie sagte auch so ein bisschen zu dem Publikum auf der Bar-Convention, es kam auch, sagte Leute, also so Jahrgang 50, 60 plus, die waren total erstürzt von Design des Standes, weil halt das wirklich mit diesem Blutwurz Black and Red Design war, schwarz, weiße Schrift, rote Schrift, so ein bisschen Totenkopf-Feeling, ganz modern, so Rockabilly-Style. Die haben gesagt, die haben echt geschimpft, die waren das total schlecht, weil für die ist halt ihre Penninger ist halt die braune Flasche und das war's und da wollen die nichts ändern, ja. Da sagte sie halt, dass sie da ganz interessante Gespräche über die letzten Tage geführt hatte. Ja. Zu der Thematik. Klar, natürlich, da muss auch die Akzeptanz der Kunden auch kommen, ne? Weil das ist eine Traditionsmarke. Ja. Naja, klar. Klar. Also schon dann auch schwierig, da eben beide Schienen zufriedenzustellen. Genau. Man hat auch gemerkt, jetzt für diesen Granit-Gin gibt es dann jetzt eine separate Homepage, die auch losgelöst ist von dem alten Penninger Homepage-Design. Mhm. Also mit so einem, ja, so eine, man hat heutzutage kennt so diese One-Page-Scroll-Down-Webseiten. Die Penninger-Webseite an sich ist ja sonst sehr, sehr traditionell, aber ist wirklich, das setzt Zeichen, ne? Man bewegt sich in eine andere Richtung. Und dementsprechend ist das, finde ich, lobenswerter Vorstoß. Muss ich einfach denen so zugutehalten. Ja, auf jeden Fall. Ich würde vorschlagen, wir werden jetzt wieder alkoholfrei. Genau, obwohl ich das auch gerne mit Gin probiert hätte, aber du hast ja noch einen Gin im Schrank. Ja. Da können wir ja vielleicht doch noch einen kleinen Vergleich machen. Das nächste Getränk. Ja. Ein Getränk, also das Getränk einer Firma, deren anderes Getränk wir schon mal besprochen haben. Ja. Also das andere Getränk ist eigentlich das ursprüngliche. Und wir verraten es einfach. Es handelt sich um Kukumis. Und wir hatten das in der Sendung über Hamburger Brausen. Sendung 12, gell? Ja. Da haben wir nämlich festgestellt, dass, das einfach. Also, naja, es gibt diese Limonade mit Gurkengeschmack, Kukumis, wie der Name ja schon sagt, auf Lateinisch. Das Problem war aber, wir haben das probiert und es hat uns nicht wirklich geschmeckt. Also es ist sicherlich nicht schlecht, aber dieses Gurkige war dann doch nicht unseres. Und auch das Hinzufügen von Gin half da nicht wirklich. Nee. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind halt unterschiedlich und ja, also das war nun unser Problem und andere mögen das sicherlich. Wir sind, vielleicht ganz kurz, wenn wir darauf hingekommen sind, wir sind eigentlich auf dem Weg woanders hin gewesen, gell? Wir hatten eigentlich diese Kaffee-Area gesucht. Du erinnerst dich? Ja, genau. Und dann sind wir an diesem Stand vorbeigelaufen. Ja. Und dann hatten wir geguckt und sagen Kukumis und haben gesagt, ja, kennen wir, hat uns irgendwie nicht geschmeckt. Gell? Sind aber trotzdem irgendwie vorne dran stehen geblieben? Sind oder? Irgendwie hängen geblieben. Ich weiß auch nicht mehr, wie das kam. Auf jeden Fall sind wir hängen geblieben. Naja, doch, ich habe dann das Lavendel gesehen und habe gesagt, Mensch, Lavendel, das wäre doch was und das passt vielleicht auch besser zu Gin. Ja, du hast recht. Und dann haben wir es halt probiert. Wir haben es auch hier. Genau, wir haben es auch hier. Das war auch ganz nett. Da waren auch zwei wirklich extrem nette und kompetente Menschen da von der Firma. Wie sich herausstellt, ich gucke gerade auf die Visitenkarte, der eine war der Geschäftsführer. Mhm. Und das andere war. Das ist ja öfter passiert. Leider genau. Am ersten Stand, den wir jetzt schon dreimal erwähnt haben. Kommen wir auch gleich noch zu. War das ja auch der Chef. Und das ist, finde ich, auch gut, weil da merkt man halt die Leute, die. Denen ist das wichtig, das ist ihr Produkt, die wollen das wirklich an vorderster Front irgendwie mitbekommen, was da passiert. Das fand ich auch sehr, sehr positiv. Ja, und kam halt irgendwie ins Gespräch, dass halt dieses Gurkenwasser, wie ich das immer nenne, total furchtbar war. Mhm. Und hatten uns dann Lavendel gegeben. Ja. Haben wir es dann probiert eigentlich? Wir haben es probiert. Ja, wir haben es direkt am Stand probiert. Und dann haben sie uns aber auch noch eine Flasche mitgegeben. Genau. Und genau, wir kamen auch über Podcast wieder ins Gespräch, dass wir halt das nicht so toll fanden. Und da wollten sie gleich einen Link zur Episode haben, da haben wir den gleich geschickt, dass sie sich das mal anhören können. Wir haben auch gesagt, ey, wir fanden es nicht toll, ja, also wir wollten euch jetzt nicht beleidigen. Da denkt man, man muss sich gleich erklären, aber das sahen die gar nicht so. Ja, Geschmäcker sind halt verschieden. Genau. Und wie gesagt, das. Oh, ich glaube. Oh, wir haben aber noch eine Flasche davon. Warte mal. Gib mir mal bitte mal den richtigen Flaschenöffner, der hinter dir da hängt, wo er immer hängt. Ich weiß nicht, ob es das Glas ist. Ich glaube nicht, das ist nicht das Glas. Ich glaube, das ist nämlich der Verschluss. Der ist irgendwie. Ja, komisch. Aber wenn das Glas kaputt ist, also Glassplitter. Nee, ich gucke jetzt mal, ob das. Ich glaube nämlich nicht, dass es Glas ist. Ich glaube, das ist nicht der Korken. Ich muss gerade nochmal unsere. Ja, bitte. Ich gucke mir das gleich mal ganz genau an. Ja, das ist definitiv nicht das Glas. Dann ist ja gut. Das ist der Kronkorken, der hatte irgendwie. An der Stelle, wo ich angesetzt hatte, war wohl nicht ganz so optimal. Genau, jetzt haben wir von denen das Lavendel. Ich sage vielleicht mal genau. Also Zutaten ist natürlich Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Zitronensaftkonzentrat, natürliches Lavendel-Bergamott-Aroma, Zitronensäure und dann Brillantschwarz. Ja, und das muss man auch nochmal dazu sagen. Es ist nicht einfach nur Lavendel, sondern Lavendel-Bergamott. Das ist natürlich, Bergamott ist ja sehr viel geschmacksintensiver noch, das kommt auch durch. Das Schöne ist, die Farbe ist total schön. Die Flasche ist natürlich in diesem Lavendel-Rosa, nicht rosa, Lavendel-Lila gehalten. Auch das Getränk hat so eine leichte lila Färbung, aber nur ganz leicht. Was wahrscheinlich gar nicht mal vom Lavendel selber kommt. Glaube ich auch nicht, das ist bestimmt irgendwie. Da ist irgendwie nochmal was drin. Aber das sieht im Glas einfach nur extrem hübsch aus. Das sieht sehr hübsch aus im Glas, das stimmt. Und gerade bei mir ist ja noch so ein Stückchen Limette drin, das ist auch der Kontrast. Also das sieht wirklich sehr toll aus. Also hier lese ich nur gerade, dass es vegan ist. Vegan, Brennwert, Eiweiß, was da alles drin ist. Mhm. Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Zitronensaftkonzentrat, dieses Lavendel-Bergamott-Aroma, Zitronensäure, Brillantschwarz. Was auch noch Brillantschwarz ist. Das ist wahrscheinlich der Farbstoff. Ich gucke mal, was Brillantschwarz ist. Du kannst ja mal was zum Ding sagen. Ja, aber man schmeckt wirklich, man schmeckt das Lavendel durch und natürlich auch das Bergamott. Ja, Brillantschwarz ist, Wikipedia natürlich, Dank, ist ein synthetisch wasserlöslicher Azurfarbstoff. Naja. Da kommt das Lied. Ja, genau, da kommt das Lied da. Okay, kann ich gleich auch verlinken. Macht uns ja auch nicht doofer. Wird jetzt mal Bescheid. Genau. Ja, war also, und muss ich sagen, mit dem Getränk, kalt schmeckt es wirklich gut. Hat es meinen negativen Touch von Kukumis wieder ins Neutrale gehoben. Mhm. Also war wirklich, ich fand es wirklich gut. Wir haben es natürlich auch gut gekühlt dort bekommen und waren gerade, glaube ich, wir waren auf dem Weg zu Hydration Fridge. Wir wollten uns was zu trinken, wollten uns Wasser holen, genau. Mhm. Das war der Punkt. Und dann sind wir da vorher kleben geblieben. Mhm. Und hatten dann das probiert, fanden es, glaube ich, beide sehr gut. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen, haben uns noch eine Flasche mitgegeben und anschließend haben wir uns noch ein bisschen Mineralwasser geholt. Genau, so war das. Das war, dass wir zwischen Mineralwasser haben wollten. Um mal zu neutralisieren. Das ist also, wie gesagt, kannst du nur wieder betonen. Leute, wenn ihr da hingeht, neutralisiert ganz viel, weil man kommt halt irgendwie von einem zum anderen und man vergisst zwischendrin echt mal Wasser zu trinken. Ja. Das ist wirklich, wirklich essentiell. Schon wichtig. Mhm. Nee, also jetzt auch nochmal hier mit Eis und einer leichten Limettenscheibe. Wirklich lecker. Wirklich lecker. Sehr erfrischend auch. Ja, es kommt halt zum Lavendel. Noch dieser Bergamott-Geschmack. Also Bergamott ist ja eine Zitrusfrucht. Ja. Und das ist, Also wirklich, fand ich eine nette Überraschung. Mhm. Muss man wirklich sagen. Und ist neu. Also sie hatten ja erst nur das Gurkending und haben dann aber jetzt noch das Lavendel mit aufgenommen in ihr Programm. Mhm. Und ja, das macht sich auch gut, weil das Gurkige ja so grün schimmert und das eben jetzt lila. Und das ist sehr angenehm eigentlich. Ja, das stimmt. Das ist ein schöner Kontrast. Also es sah auch auf dem Stand war das halt komplett eine Seite. Mhm. Der Stand, das war halt grün mit diesem Kurkumis-Gurke aufgebaut und rechts mit der Lavendel. Der Stand sah natürlich auch schon so komplementär aus mit diesen zwei leichten Farbaromen. Das hat das Ganze wirklich sehr edel auswirken lassen, obwohl dieser Stand im Prinzip nur aus einem Haufen Flaschen auf beiden Seiten bestand. Mhm. Aber sah wirklich gleich gut aus. Man hat es auch gemerkt auf dieser ganzen Veranstaltung, also natürlich das ganze Barleben und das ist natürlich auch, aber ist ganz, ganz viel auf Optik auch getrimmt, gell? Du willst natürlich auch irgendwie dich wohlfühlen, du willst eine schöne Flasche haben, du willst irgendwie ein nettes Glas haben, du willst irgendwie, das gehört alles schon mit dazu. Und man merkt auch bei so einem Softdrink in dieser Bar-Szene, da kann man auch einen geilen Effekt erzielen, einfach indem man das so schön aufbaut. Ja, das stimmt. Ich nehme noch den Rest. Gibt's noch den Rest, ja. Das ist so lecker. Also das ist wirklich jetzt, glaube ich, eine neue Lieblingslimonade gefunden. Obwohl Limonade, da müssen wir auch warnen, enthält viel Zucker und nicht gesund. Das ist richtig. Wollen wir noch in die Wartung reinschreiben, dass wir auch noch Zucker haben. Ja, das stimmt. Ja. Sollen wir weitermachen? Lass uns weitermachen, ja. Mit dem Manson's Dry Yorkshire Gin. Das war einer auf diesem, war so ein größerer Stand, halt so diesen Themenstand, weil ja United Kingdom ja als Gastland dieses Jahr da war, hatten, glaube ich, eher so kleinere Gin, also es waren nicht nur Gin-Sachen dabei, Entschuldigung, waren auch andere Stände, also so eher die kleineren, hatten sich so gemeinsam einen, sage ich mal, so einen großen Stand oder Bereich geteilt, der in so Bereiche segmentiert war. Und da war einer, der hieß halt Mason's Dry Yorkshire Gin. Und an den sind wir halt rangetreten, weil die hatten drei Sorten, ne? Waren drei, gucken wir mal hier rein. Die hatten drei Sorten Gin. Und der Punkt war auch, dass denen ihr Gin eindeutig designt wurde, auch für Gin and Tonic. Das sagte auch der Geschäftsführer, mit dem wir vor Ort gesprochen. Das war der, ich habe hier auch noch die Visitenkarte liegen. Andrew, genau, Andrew McAllister, genau, so ein typischer englischer Name. Der war auch total kommunikativ, auch gefragt, was wir machen, so via Podcast und so. Und wir dann, ja, das sagte dem auch gleich was, genau. Genau, war also auch da, total, also quasi direkt bei uns. Und er sagte halt, naja, es ist halt eine kleine Bude, der Papa hat irgendwie eine Farm, die haben halt früher irgendwie Kartoffeln gemacht, gell, ganz viele. Und also kam eigentlich aus diesem Kartoffel- und Potato-Chips-Business. Und sind dann quasi, damit konnte man irgendwann kein Geld mehr verdienen. Und dann sind sie irgendwie wieder zurück auf die Farm und haben gesagt, okay, wir machen jetzt was anderes. Die haben halt ganz viele Kräuter, also ganz viele Botanicals irgendwie dort gehabt und haben gesagt, okay, wir probieren mal was anderes. Und das Besondere an diesem Gin, fand ich, die haben halt drei Sorten. Einmal den Original, einmal den Lavendel und einmal die Tee-Edition. Fand ich sehr gut. Also Lavendel fand ich da gar nicht mal so gut. Vielleicht in Kombination mit dieser Limonade. Ja. Aber der Geschmack war einfach zu, also so ein bisschen merkte man das Lavendlinge, aber das war zu zaghaft vielleicht. Mhm. Ja. Während der Tee-Geschmack, also das hatte was. Der war wirklich gut. Das Tolle war, was fand ich daran toll? Das toll war erstmal, wir wollten natürlich alle Gin Soya pur probieren. Die hatten natürlich alle schon vorgemischt als Gin and Tonic, weil er sagte halt, ey, wenn ich Gin trinke, dann trinke ich Gin and Tonic. Mhm. Und darum sind die auch so gemacht und designt. Mhm. Die haben auch alle so ein bisschen mehr Prozent, also was heißt mehr, also 40% ist so normal. Und die haben halt irgendwie 42 gehabt. Also man hat schon gemerkt, war ein bisschen alkoholischer. Aber sie waren, ich sag mal ganz bewusst, fett genug, dass sie, wenn du einen Gin Tonic hast, dass die da drin, auch wenn du ein intensives Tonic hast, was sehr süßlich ist oder sonst irgendwas, trotzdem bestehen. Das war ganz wichtig. Und wir haben als erstes den Original probiert. Der war okay. Also ich fand den wirklich einen guten Standard-Gin. Der war lecker. Dann haben wir den Lavendel probiert, richtig? Da waren wir beide auch so, naja, war okay. Aber ich hatte jetzt mehr Lavendel. Ich hatte mehr erwartet. Genau, ich auch. Und dann war ganz interessant, dann hatten sie die Tee-Edition. Was die halt machen, die nehmen einfach den Standard englischen schwarzen Tee aus diesen Standardbeuteln und Yorkshire Tea. Yorkshire Tea, genau. Und rösten den einfach mit. Ja. Und dadurch bekommt der Tonic, also als wir ihn probiert haben, ein tolles Aroma durch dieses schwarze Tee-Aromen schmeckt der so schön, also wirklich total rund, weil diese Tee-Aromen. Also schon pur, fand ich den. Super, ja. Super. Aber das Tee-Aroma ist halt sehr intensiv und das bleibt eben auch erhalten dann noch im Mixgetränk. Und das macht es auch nochmal sehr apart. Ja. Was er sich dann entschuldigt hatte, dass er keine Orange mehr hatte, weil er sagte, der Tee-Gin noch mit einer in dem Tee-Gin war keine Orange drin. In anderen davor hatten wir Zitrone drin, genau. Ja. Und beim Tee-Gin gehört da eigentlich eine Orangenscheibe mit rein. So, aber war halt aufgrund, weil ist so gut angekommen, hat er nichts mehr da gehabt. Ja, klar. Also war wirklich toll, den so zu probieren und also auch eine Entdeckung, muss ich ganz ehrlich sagen. Der war, hätte ich nicht erwartet. Hätte ich auch nicht erwartet. Aber war wirklich gut. Die machen auch gar nicht so viel im Jahr. Wir haben halt mal gefragt, naja, wie groß ist der Betrieb, wie viel machen sie denn so? Und die sind halt, die machen, glaube ich, was hat er gesagt? Ich glaube, 250.000 Liter im Jahr. Doch, irgendwie. Ja, doch. Also. War, glaube ich, gar nicht, war irgendwie gar nicht so viel. Also es ist halt ein kleiner Laden, ne? Macht das halt nicht so groß. Aber war wirklich interessant. Sind auch vom Preissegment sind die eher so Medium Range. Also wollen jetzt nicht irgendwie die großen Edel-Gin sein, sondern die wollen halt einfach, der hat einfach Bock, einen geilen Gin zu machen, der ihm gut zu Gin Tonic schmeckt. Ja, klar. Und das war so die Philosophie dahinter und das war absolut ehrlich und hat auch super viel Spaß gemacht, mit ihm auch, sich mit ihm zu unterhalten und sich auszutauschen. Das war so fand ich auch. Also ganz netter Mensch. Und eben auch, war eine interessante Erfahrung, denn es ist ja immer dann spannend, wenn man überrascht wird. Genau. Und mit dieser Tee-Geschichte fand ich wirklich, also wenn das erstmal irgendwie Gin mit Lavendel ist, da denkt man sich, gut, haben wir schon mal. Also mein Palatinus-Gin, den ich zu Hause habe, der enthält auch Lavendel. Das ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Aber das mit dem Tee, da habe ich wirklich gedacht, klar, also das ist jetzt mal wirklich was anderes. Genau, ich würde auch mal den Tee einfach mal mit verlinken, weil das ist wirklich es ist ein ganz einfacher, simpler Schwarztee, den man halt da kriegt. Also der ist auch jetzt irgendwie nicht super edel, sondern das ist einfach der, was man halt so trinkt, gell? Und aber dadurch hat es echt so eine tolle Geschichte bekommen, wo ich mir dachte so, wirklich gut, wirklich gut. Ja, nee, das ist wirklich... Das war wirklich eine ganz neue Erkenntnis an der Stelle. Geschmacklicher Art. Ja, das muss ich einfach mal so sagen. Das war wirklich sehr, sehr schön gemacht. Mal gleich mal noch verlinken. Ich muss mich von unten nach oben kopieren. Und dann noch ein bisschen nach oben schieben. Ja, und dementsprechend war das ein nettes Erlebnis da. Haben wir auch nur ganz kleine Gläser genommen, gell, weil das war relativ am Anfang. Wir halt wussten, da kommt halt noch mehr. Dementsprechend haben wir wirklich immer nur da einen Schluck probiert. Ja. Sollen wir mal weitermachen mit dem... Das war auch so ein ungeplanter Stopp, oder? Warum war der Stopp ungeplant? Nee, das war gleich am Anfang. Wir sind reingekommen und sind irgendwie diesem Stand in die Arme gelaufen. Ja, der wenige. Ja. Ja, du also meinst, da hatten wir beide noch nicht so richtig überhaupt nachgedacht, was wir jetzt eigentlich machen. Mhm. Und da waren wir schon an dem Stand. Genau, und dann haben wir eine interessante grüne Flasche gesehen, gell? Nee, wir sind jetzt bei dem Humbel. Genau, wir sind jetzt bei Humbel, genau. Ja, nee, da sind wir einfach vorbei. Nee, das war genau. Ja gegenüber von dem Gin Mare. Ich glaube, wir hatten schon den Gin Mare. Und dann haben wir gegenüber noch diese grüne Flasche gesehen. Genau. Und dann haben wir gedacht, das schauen wir uns jetzt auch nochmal genauer an. Genau, weil da standen ganz viele Spirituosen und eine grüne Flasche Gin. Und genau, also die Flasche war an sich schon so ein bisschen... Eyecatcher, genau. War eindeutig Eyecatcher. Ja. Und haben, der Gin heißt Clouds Gin, also Wolken-Gin. Und dachte ich mir, naja, ist das ein Engländer? Nee, war es nicht. Ist ein Österreicher. Nee, das doch ist Schweizer. Ein Schweizer? Ah, doch. Humbel war Schweizer. Genau, hast recht. Ist ein Schweizer? Wäre ja auch nicht der einzige Schweizer, den vor wir Ort. Dann kennengelernt haben, ja. Und die machen normalerweise Obstbrände, genau. Aber jetzt auch einen Gin. Mhm. Obstbrände sind wichtig für die Schweiz. Warum? Ja. Ich habe es dir am Stand gesagt. Vergessen. Wir haben doch auch von dem Obstbrand noch kurz probiert. Ja, gesagt, hat er uns überzeugt, noch einen Obstbrand zu probieren. Ich habe gesagt, also es schmeckt sofort nach Fondue. Nach Käse. Fondue, genau. Also deshalb braucht die Schweiz den Obstbrand, weil halt, also Kirschbrand, wir haben ja Kirsch auch getrunken, weil man halt Käse von ihm machen will. Also dazu braucht man Kirschbrand. Und zwar hatten wir von denen welchen Kirsch, der war ganz, eben hieß der Kirsch, gell? Der war fotografisch festgehalten. Ja, Schattenmorellen-Sauerkirsch hat man probiert, gell? Mhm. Super, also sehr mild, sehr mild. Ja, aber sehr geschmacksintensiv, trotzdem. Also mild, also er brennt nicht so, obwohl er ja doch hochprozentig ist. Der hatte 43%, ja. Sehe ich gerade hier. Aber wirklich, ja, also und lohnt sich. Toller Stand, muss ich auch sagen. Der war wirklich sehr kompetentes Personal. Wirklich sehr kompetentes Personal. Und die machen halt ganz viel, unter anderem auch diesen Clouds Gin, der auch designt wurde als Gin and Tonic Gin. Ne? Mhm. Haben wir es auch gesagt, ganz klar. Du hast den ja für den Schweizer gehalten, den Typen. Der war aber Franke. Ah, genau. Der Bartender, genau. Das kann der Heckpit nicht immer so gut unterscheiden. Alles, was südlich ist von Deutschland, Pfälzer. Ist halt alles südliches Baden-Württemberg. Egal, ob Österreich oder Schweiz. Genau. Und genau, den haben wir da auch dann den Gin probiert. Der war, fand ich, okay, als ich dann letztens gesehen habe, was er kostet, wo ich sage, nee, wäre mir das Geld jetzt nicht wert gewesen. Naja, die Schweizer Produkte sind halt immer teuer. Ja, das ist einfach so. Aber die Farbe von der Flasche war wirklich toll. Das Design war spitzenmäßig. Mhm. Und man hat gesehen, es hat gewirkt, weil wir sind stehen geblieben. Ja, klar. Also es hat absolut gewirkt, hat seine Berechtigung gehabt. Ja, aber wir haben es ja auch nicht bedauert. Nö, gar nicht. Also das war ja auch gut. War wirklich auch gut. Und ja, hatte Spaß gemacht. Haben sie uns gleich einen Cocktail gemixt und haben wir dann probiert. Ich glaube, wir haben gemeinsam eingetrunken, weil wir da auch wieder langsam machen wollten. Ja, genau. Weil sonst bist du da halt ratzfatz, bist du da irgendwie, knocken sie sich da aus. Ja. Ich bleibe erstmal beim Gin. Ich mache mal die 73 mal auf die 70. Den habe ich leider nicht da. Aber warum wollte ich das machen? Wegen, genau, da auch eine lustige Geschichte. Ich war Tag 1 da und wollte halt, wie gesagt, war halt fokussiert auf Gin und hatte mir dann gesehen, dass Siegfried Gin da ist. Siegfried ist ein Gin aus Bonn. Mhm. Glaube ich, mittlerweile auch ganz gut bekannt. Und genau. Und da dachte ich mir, na, gehst du mal vorbei. Ich habe noch keinen probiert, ganz ehrlich gesagt. Gibt es schon auf dem Markt, den kannst du auch kaufen. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine Rarität ist, sondern ist ein ist kaufbar, aber ich hatte bis dato einfach nicht Gelegenheit und ich dachte mir, naja gut, auf der Veranstaltung als Einstieg gehst du erstmal dahin und guckst du mal, so wie das überhaupt hier auf dieser Veranstaltung so abläuft am Tag 1. Und war da bei Siegfried Gin und ganz interessant war, als ich dann sagte, ja, ich würde gerne was probieren, sagt er, gar kein Problem, aber er hat keine Gläser mehr. Und jetzt sagt er, gar kein Problem, ich gebe dir einfach einen Jiggler. Vielleicht muss man einen Jiggler mal kurz Bar erklären. Jiggler ist im Prinzip so ein kleiner Messbecher, um halt den Inhalt für Sachen halt irgendwie abzumessen. Und da hat er natürlich einen Jiggler gehabt, der mit Siegfried Prägung drauf, auch sehr hochwertig, sehr schön. Und er sagte, den darf ich auch behalten, nachdem ich probiert habe. Ja, fand ich total nett von ihm. Und der Stand war wirklich super klein und bei ihm war super viel los. Der hatte scheinbar waren viele auch Freunde von ihm da oder Bekannte, weil da ging es halt ganz brüderlich da vonstatten. Man hat auch gemerkt, der Inhaber, das war halt auch selbst, der halt da war, der ist halt auch so, ja, sag ich mal, Anfang 30, gell? Total der coole Typ, das hat auch richtig Spaß gemacht. Der hat auch so ein bisschen angefangen zu erzählen, wie er drauf gekommen ist und so. Und das war auch eine tolle Veranstaltung, die er gemacht hat. Und sagte halt, ja, ist auch ein Gin, eindeutig für Cocktails. Und hatte auch dann den King's Winter da vorgestellt. Mein King's Winter ist halt, also Gin, in dem Fall natürlich Siegfried Gin, dann ein bisschen etwas Honigsirup, 15 Milliliter, 20 Milliliter frische Limonensaft und dann 2 CL Absinth. Und das ist halt so ein Cocktail und der hat er halt da probiert zu machen, aber hat halt gerade die Problematik gehabt, dass er keine Gläser mehr hatte und hat dann mit den Leuten erzählt und sagt, ja, ist gerade hier schwierig. Also es gibt da, die Gläser wurden zentral gespült und dann eben wieder verteilt. Genau. Und wenn halt irgendwo besonders viel Andrang war, dann konnte es halt mal knapp werden. Genau, das war richtig. Und ja, war aber total, auch interessant war das Konzept mit den Gläsern. Es gab halt, wie gesagt, zentrale Gläser, die zur Verfügung gestellt wurde für alle möglichen Sachen. Da sind mal Leute gegangen mit so Körben und die sagten, hey, braucht ihr Gläser? Und dann konntest du halt sagen, als Stand, ja, ich brauche nochmal irgendwie fünf Longdrinkgläser, ich brauche nochmal ein paar Wassergläser oder sonst irgendwas, dann haben sie die gebracht. Und die Leute, weil du natürlich überall rumlaufen konntest, gab es halt so, bei den CCC-Veranstaltungen gibt es ja diese Bottle-Drop-Points und da gab es halt diese Glass-Drop-Points. Es gab halt an verschiedenen Stellen gab es dann so Körbe, wo du halt deine Gläser da wieder abgeben konntest. Genau. Und das war wirklich ganz gut gemacht, weil sonst müsstest du wieder zurück zum Stand gehen, die Gläser zurückgeben. Das war also wirklich auch organisatorisch sehr gut gelöst, muss man einfach mal so sagen. Mhm. Also da haben sie sich echt Gedanken gemacht. Ja. Rum? Wollen wir nicht noch eben... Ja, können wir auch machen. Beim Gin bleiben, wir hatten doch noch... Wir können beim Gin bleiben, klar. Spirit of Bavaria. Genau, da waren wir auch beide, auch relativ zum Schluss. Was haben wir denn gesucht? Wir haben diese Kaffee-Arena gesucht. Genau, ne? Und dann haben wir das dann noch... wir waren schon mal in der Ecke vorher, weil da die Eismaschinen waren, genau. Die uns angeschaut haben. Können wir gleich mal ansprechen. Und da gab es diesen bayerischen Gin. Und auch so richtig halt so ein Stand halt, wie man sich das denkt, mit Lederhose und Dirndl. Ja. Also das... Also das war ein bisschen, also weiß ich nicht. Aber es waren auch jüngere Leute. Naja, sie war nicht so jung. Sie nicht, nee. Aber er. Der Typ und sein Kumpel, der dann da ja noch ankam. Genau. Und wir sind da stehen geblieben wegen dem Gin, gell? Das sah irgendwie ganz nett aus. Und hatten da drauf geguckt, war halt ein bayerischer Gin. Spirit of... Was ist das? Spirit? Naja, es gibt ja noch den, die machen ja auch Wodka. Genau. Und der hieß, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr. Hier, guck mal. Du hast es doch verlinkt. Guck mal hier, guckt euch an. Ah, ja. Der Gin hieß Soul of Bavaria, also bayerische Seele. Und der Seele Bayerns und Spirit of Bavaria, der Geist Bayerns, ist der Wodka. Genau, und wir hatten als erstes den Gin probiert. Der war wirklich brauchbar. Ja. Der war wirklich brauchbar. Und dann haben wir dann noch den Wodka noch probiert. Nee, ich nicht, du vielleicht. Ich habe den Wodka noch anschließend probiert, ja, genau. Kann sein. Weil er dann noch irgendwie sagt, die waren eh gerade schon so am Zusammenbauen. Und hatte halt dann noch gesagt, ja, wollen Sie mal einen Wodka probieren? Ich sage, ja, probiere ich mal, obwohl ich das eigentlich so gar nicht auf der Agenda hatte. Und hat auch mal den Wodka probiert und muss sagen, beides gute Spirituosen gewesen. Mhm. Eigentlich auch der Wodka sehr mild. Und ja, war wirklich auch ein guter Wodka, muss man einfach mal so sagen. Der Gin fand ich auch okay. Was ich ein bisschen krass fand, als ich dann das Prospekt mir angeguckt habe, da ist halt, man merkt halt, die sind halt wirklich total Lokalpatriotisten. Ja? Ja, ja. Bestes bayerischer Weizen, 10 Früchte und Kräuter aus aller Welt, reines Münchner Wasser, also ist auch die Münchner Spirituosen GmbH oder so, genau. 100% Handarbeit, gell? Also steht alles für Tradition. Gell? Absolute Sorgfalt bei der Produktion, also so die, auch die deutschen Werte halt, gell? Da so ein bisschen, ja klar, du musst halt auf dem Markt irgendwie international musst du auch irgendwie bestehen, gell? Und wenn du natürlich dann sagst, ey, außerhalb von Deutschland das Publikum ansprichst, erstmal mit wirklichen tollen Brandnames, dann ein tolles Logo und dann kannst du eben noch sagen, German Qualität, gell? Aus dem Land der Lederhosen und des Biers. Ja, okay. Ja, das glaube ich, das wirkt im internationalen Bereich. Ja, das kommt international vielleicht an, das stimmt schon. Ich glaube, wir war ja auch voll da. Also ich glaube, wir schmunzeln da so ein bisschen, aber ich glaube, so international kommt es wirklich gut an. Ja, ich glaube auch. Also da, die Ausländer haben, glaube ich, es waren ja da größere, also das war auch ganz interessant. Also sehr viele Russen, sehr viele Polen, man hörte viel Polnisch-Russisch, auch sehr viel Niederländisch, wobei man bei den Niederländern nicht so genau weiß, ob die nicht eine Bar in Berlin haben. der eine, der an der Eismaschinen-Dings da stand, ich glaube, dass der eine Berliner Bar hat. Ich glaube sogar zu wissen, welche, aber ich möchte jetzt nichts Falsches behaupten. Ja. Also, wie gesagt, das waren so, glaube ich, so gefühlt zumindest die größten Gruppen. Ja, das stimmt. Ja. Das war doch, also man hat auch gemerkt, das ist auch dadurch, dass es in Berlin ist, natürlich, wie du schon sagtest, Polen, Russland, also alles, was natürlich auch östlich von Berlin an Ländern liegt, das ist auch der Einzugsbereich, gell? Ja, die sind schneller in Berlin als vielleicht in London, also zumindest aus Polen. Russland wirst du wahrscheinlich dann fliegen müssen und dann auch gleich nach London fliegen. Ja. Aber Polen ist ja nun wirklich ein Steinwurf weit. Und ich meine, wenn du da irgendwie im Barbusiness bist, sagen wir mal gerade in Westpolen, dann ist natürlich Berlin leicht zu erreichen. Ja, gut. Lass uns doch mal auf die Eismaschinen kommen. Ja. Weil das ja direkt auch beim Bavaria-Stand war. Genau, das war warum sind wir eigentlich da hingegangen? Warum hat uns das interessiert? Naja, uns hat ja vorher einer erzählt, ich glaube, das war auch der von der Wilden Kuh, richtig. Dass es da so tolle Eiswürfel gibt. Genau, und das ist dass wohl der Premium-Hersteller für Eismaschinen auch hier da ist. Also, weil, wir sind eigentlich drauf gekommen, es ging für ihn ja nicht nur um Getränke auf der Messe, sondern auch um Barzubehör, weil die natürlich da Sachen haben. Ja. Und die sagten, dass halt der japanische Hersteller Hoshizaki, da ist. Und der hat wohl die geilsten Eismaschinen überhaupt, die man so haben möchte. Sagen. Also, das hat mich schon schwer beeindruckt. Also, die haben zwei, also man kann sich der Eiswürfel in allen Formen herstellen lassen. Aber sie hatten halt zwei spezielle Eismaschinen, die in Deutschland auch sehr gerne genommen werden. Ja. Eine, die stellt Eiskugeln her, also richtig runde Kugeln. Sie sehen so ein bisschen aus wie ein Apfel, weil sie halt technisch bedingt an der einen Seite nochmal so ein, die müssen ja wachsen, die Eiswürfel, und dann stehen die auf so einem Träger und dadurch sieht es ein bisschen aus wie so ein Apfel. Mhm. Und das andere waren halt Eiswürfel und zwar nicht einfach Eiswürfel, sondern pflastersteingroße Eiswürfel. Und das macht natürlich was her, wenn du entsprechenden Laser hast und da tust du so einen Eiswürfel rein, also entweder runde Eiswürfel oder eben so Pflastersteine, das sieht einfach toll aus. Der Vorteil ist halt, es waren Eiswürfel mit 5 cm Kantenlänge, dass halt der Drink nicht verwässert, gell? Weil du natürlich mehr Fläche hast. Und dadurch verwässert der Drink nicht so schnell. Darum will man eigentlich große Eiswürfel haben. Und natürlich, wir sind natürlich auch ein bisschen Nerds. Da war auch der Vertriebler da und der hat halt da die Maschinen erklärt und wir hatten natürlich sowas in unserem Leben noch nie gesehen. Mhm. Und die Maschinen waren halt quasi offen. Also man konnte halt reingucken, sehen, wie das aussieht, wie das passiert. Und hatte, glaube ich, ganz offensichtlich gesehen, dass wir jetzt also kein Interesse haben, so ein Ding zu kaufen, dass wir einfach nur so interessiert waren. Und trotzdem hat er sich extrem viel Zeit und Mühe gegeben für uns, uns das alles zu erklären, uns das alles zu zeigen. Ja. Das war echt wirklich angenehm. Naja, am Anfang war ja noch dieser Niederländer da. Genau. Dem er ja Dinge erklärt hat. Und er war so ein bisschen, sagen wir mal so, also der konnte natürlich das Englisch für Messebesucher. aber auf Deutsch fiel es ihm dann ja auch wirklich leichter. Und als ich dann herausstellte, dass der Niederländer auch Deutsch sprach, hat er natürlich auf Deutsch weitergemacht. Und irgendwie ist dann das Gespräch, der Niederländer musste dann weiter. Und dann sind wir da so reingeglitten. Ja. Und dann hat er sich eben auch um uns da sehr bemüht. Ja. Und dementsprechend war das total klasse, weil man konnte auch alles anfassen, ne? Du hast mal so einen Eiswürfel bekommen, konntest noch in deinen Drink reinmachen, den du gerade noch hattest. Gell? Genau. Also dann auch die Fragen halt, klar, also wenn man vielleicht vom Fach wäre, wirst man das wissen, wie viel Kugeln schafft die Maschine in der Stunde? 60, gell, hat die geschafft, 60 Kugeln in der Stunde war das irgendwie, gell? Und hat er halt erzählt halt, hatte ich auch nicht gedacht, der im Endeffekt kostet, also Total Cost of Ownership für eine runde Kugel waren irgendwie 11 Cent, sagte er so, summa summarum. Und auch ein Aspekt, den hatte ich gar nicht beachtet, aber war interessant. Er sagte, na klar, wenn du halt so drei Kugeln in so ein Long-Drink-Glas reinmachst, sieht das erstmal total optisch super geil aus, weil die sich natürlich so gegenseitig dann abstützen. Also erstmal wirklich optisch ganz gut. Plus, du minderst das Volumina im Glas, weil du natürlich mehr Eis drin hast. Genau. Und kannst natürlich dann auch dadurch deine Gewinnmarge natürlich etwas nach oben schrauben, weil du im Endeffekt weniger Getränk im Glas hast, aber unter Umständen den gleichen Preis verlangen kannst, weil Kugeln ist ja auch was optisch was Ansprechendes und was Besonderes. Ne? Ist ja nicht so, dass du halt da irgendwie. Sieht gut aus, aber kostet halt nicht viel im Vergleich zu den anderen Inhaltsstoffen. Also von daher, war das, also auch dieser Aspekt war halt total interessant, weil ich hatte halt nie drüber nachgedacht, gell? Dass das so ist. Das Schöne ist, dass die Eiskugeln sind kristallklar, gell? Also es ist wirklich, da merkt man halt auch keine Verunreinigungen irgendwie im Wasser oder sonst irgendwas, sondern wirklich die Kugeln sind kristallklar. Das sieht also wirklich optisch richtig gut aus. Ja. Du kümmerst dich gerade um den Chat, das ist natürlich auch sehr wichtig. Ja, im Chat haben die Leute alle keinen Gin zu Hause. Genau. Das ist, glaube ich, Mindestausstattung. Also ich würde wirklich sagen, ich habe mir ja jetzt, weil die alle über Bevorratung sprechen, habe ich mir das ja mal als Nerd genau angeschaut. Also ich habe jetzt Dosenravioli eingekauft, lange haltbar für alle Fälle. Ich habe so eine große Wasserflasche, 5-Liter Flasche, die habe ich mit Wasser aufgefüllt, was natürlich auch regelmäßig wechselt. Ich werde das Wasser auch nicht vergeuden. Ja. Ich habe mir jetzt sowas, ich bade ja selten, nur wenn ich mal erkältet bin, aber beim nächsten Bad werde ich dann die Wasserflasche entleeren, damit das Wasser nicht so lange rumsteht. Also 5 Liter Wasser braucht man. Und und dann würde ich sagen, eine Flasche Gin muss dabei sein. Für Desinfektion, ne? Ja, zur Desinfektion. Ne? Also das braucht man, glaube ich. Das ist ja auch so ein Medikament, was man bei bestimmten Krankheiten ganz gut einsetzen kann. Zum Beispiel, welchen Krankheiten? Erkältung. Ja, passt auch. Also die Notration, das Wasser kommt in die Badewanne, ein Schluck Gin und eine Dose Ravioli. Ja, passt doch. Ja, das war also, hast absolut recht, das ist Für die Notration muss das sein. Ich meine, ich habe auch immer viel Wein im Haus, ne, damit man auch, das kann man dann auch zur Not nochmal tauschen, aber so eine Flasche Gin. Das macht's auch aus, gell? Ja. Ja, wir sind schon lange dabei. Wir sollten unsere Liste abarbeiten. Ich bin ja weiter. Wir sind gerade bei Zeile 81 sind wir gerade. Oh ja. Ja, Don Papa rum. Don Papa rum. Habe ich leider nicht. Du hast doch hier nein, rum. Nein, nein, das war nicht Don Papa rum. Wollte ich auch nur zwei Sätze dazu sagen. Ist ein Spiced rum, ist eine nicht so groß, haben nur zwei Arten von rum, einmal einen 7 und einen 10 Jahre alten. Ich bin da auch eher per Zufall hingestolpert, weil die junge Dame am Stand so nett aussah. Mhm. Und habe dann einfach mal probiert und war da wirklich sehr überrascht. Kommt aus den Philippinen, wo ich jetzt auch nicht dachte, dass die irgendwie rumherstellen. Aber gut, jetzt weiß ich's. Und ist ein bisschen gespiced, ist ein bisschen Vanille drin und ist wirklich, ich würde schon fast sagen, ein guter Rum als Einsteiger Rum. Also wenn man, den gar nicht. Wenn du mal, glaube ich, mit Rum nichts am Hut hast und willst einen Rum haben, mit dem man in die Thematik gut einsteigen kann, der wirklich mild ist, aber dennoch wirklich alle Charaktereigenschaften eines Rums hat, würde ich den wirklich könnte ich den wirklich empfehlen. Das ist wirklich, lohnt sich. Also war auch nicht so teuer. Ist wirklich ein guter Einstieg. Lass uns doch den hier aufmachen. Dann ziehen wir den vor. Ja. Also wir nehmen jetzt nicht nur Gin, obwohl es zum Gin noch was gibt. Mhm. Sondern wir nehmen jetzt einen Rum von den Bermudas. Oder lass uns, ja nee, passt jetzt einfach. Oder? Lass uns den. Da habe ich jetzt mal so umkopiert. Ja. Von den Bermudas, ja. Hast du mal den weißen Spuckbecher? Kann man mich mal hier mal neutralisieren? Ah ja, kann man machen. Der müsste ja da drin stecken. Der steht da irgendwo drin. Wir haben jetzt ein neues Möbel hier. So ein Designerschrank. Und genau, dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben und das auch ordentlicher aussieht hier bei uns im Studio. Also auch die Leute, die mal Lust haben, das Studio sich mal anzugucken, ihr seid gerne eingeladen. Ja. Dürft ihr gerne mal vorbeikommen. Wir haben es hier drin schon mittlerweile echt wohnlich, würde ich sagen. Ne? Mhm. Ist wirklich nett. So, endlich die Kiste da weg. Ja. Ja, ne, wir haben es weit gebracht. Ja. So. Witzige Geschichte. Ich stand am Gin-Stand der deutschen Firma Windspiel. Mhm. War da am Quatschen. Und dann hat mich eine Dame angesprochen, die so neben mir stand und die ganze Zeit schon in meine Richtung guckte. Ich sag mal so, ja, 40 plus. Und jetzt hoffentlich hört sie es nicht und sagt, oh, eigentlich war sie 30 oder so. Und guckte die ganze Zeit so rüber. Ich war halt mit der Dame vom Windspielstand, war ich irgendwie am Philosophieren, weil ich den Windspiel Gin ja kannte, aber die hatten da einen Wodka. Und der Wodka war so ein bisschen grünlich war der, hat mich so ein bisschen an Krasowska erinnert, den polnischen Wodka mit dem Bisonhalm in der Flasche. Ja. Aber im Geschmack war der eher sehr vanillig. Also war ein sehr, sehr angenehmer Wodka, muss ich sagen. Dazu dachte ich, dass halt Windspiel gute Gins herstellt, aber auch einen guten Wodka. Und ja, Windspiel ist halt eine Firma, die hat letztes Jahr, glaube ich, so Newcomer mit dem Gin. Der ist wirklich ein toller Gin, auch ein teurer Gin. Sehr hochwertig. Und mit dem Wodka, das hat mich irgendwie interessiert. Und auf jeden Fall stand ich halt da, als ich mit dieser Frau halt irgendwie fachsimpelte und sagte, naja, Destillationsprozess und hin und her und woher kommt der Geschmack und kommt der vom Edelstahlfass dann in den Eichenfass und jada, jada, jada. Hat ja die ganze Zeit so geguckt und ich dachte mir, naja gut, die war vielleicht überrascht, dass ich da so viele Fragen stelle oder keine Ahnung, hat mich vielleicht mit jemandem verwechselt. Und dann sprach die mich an und sagte, bist du der Pete? Ich dachte, ja. Ich dachte, ja, ich höre euren Podcast. Und fand ich ja cool, wie kommst du dazu und so. Sind wir ins Gespräch gekommen und sagt sie, ja, sie ist da in der Branche tätig und ist dann irgendwie auf unseren Podcast mal gekommen und fand den total toll. Und sie macht praktisch Folgendes, die ist auch so eine Vertriebsfirma, die haben also verschiedene Brands, haben die im Programm und sagte, naja, warum ich eigentlich hier bin, ich dann, naja, hauptsächlich wegen Gin, das ist so mein Punkt und lass mich halt sonst auch nur überraschen. Gell? Dann sagte sie, naja, dann würde sie mir vorschlagen, also würde sie freuen, wenn ich mitgehen würde, es gibt hier eine Überraschung, die haben halt jetzt neu im Programm einen Rum von den Bermudas, das ist der einzige Rum von den Bermudas und das wäre toll, ich sollte mal probieren. Und ja, haben wir ein bisschen was Podcasten halt gequatscht haben. Und dann sind halt irgendwie dann an diesen Stand gegangen von der Firma hier, genau, Goslings oder Gosling rum. Und da war halt der Chef da. Ein ganz kleiner Stand, war ein Haufen los um diesen Stand rum. Also war echt krass, was da los war. Also ich kannte das Brand gar nicht, aber scheinbar ist es doch wohl irgendwie wohl ziemlich am Kommen. Und dann habe ich dann vor dem Chef persönlich dann einen Rum-Cocktail gemischt bekommen. Und ich dachte, naja, ich will jetzt nicht so viel Cocktail trinken und hier, sondern dann würde ich gerne erstmal den Rum pur probieren. Mhm. Weil halt irgendwie so viel los war, haben sie es dann irgendwie, hat das irgendwie Ewigkeiten gedauert. Und das haben sie halt gemacht, haben gesagt, okay, pass auf, ich gebe jetzt einfach eine Flasche Rum von mal mit, also so ein kleines Probierfläschchen. Und habe dann ein bisschen an dem Cocktail gesippt und habe mich noch mit der Sabine da ganz nett unterhalten und genau, bin halt dann weitergetigert, weil dann hast du dich schon angekündigt, dass du jetzt gleich kommst. Ja. Und da wollte ich dich ja vorne noch abholen. Genau, auf jeden Fall war es ganz nett und ich war halt überrascht, dass es halt Rum von den Bermudas gibt und dass der wohl gerade auch so ein bisschen gerade am Kommen ist. Also ich denke auch, davon werden wir in Zukunft nochmal mehr hören. Und dementsprechend habe ich gedacht, okay, probiere ich den mal aus. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt noch nicht pur probiert, nur an dem Cocktail genippt und ich würde einfach sagen, mach mal das mal. Was ich so ein bisschen enttäuscht war, ganz ehrlich, wenn das jetzt so ein toller Rum ist, die geben den in so einer Plastikflasche, geben den raus. Also die anderen Proben haben wir alle in Glasflaschen bekommen. Ja. Und das war jetzt die erste Flasche, die wirklich in Plastik war. Und ich denke mir, hochprozentigen Alkohol in der Plastikflasche. Na klar, natürlich gibt es heutzutage auch Kunststoffe, die da sehr resistent sind und Co. Aber war auch so für mich, naja, wenn es jetzt doch wirklich dieser moderne, gute Rum sein soll, dann als Probe, dann so ein Plastikglas, da war ich ganz ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuscht. Ich habe da jetzt wirklich ein richtiges Glas halt, oder beziehungsweise ein richtiges Glas halt erwartet. So, ich schenke dir mal ein bisschen ein. Oh, riecht aber schon mal, riechst du das schon? Noch nicht. Riech mal. Ja, intensiver Rumgeruch. So ein süßlicher Rumgeruch. Ja, so ein leicht süßlicher Rumgeruch. Ein bisschen sogar, man möchte fast sagen, wie so als wären da noch Pflaumen im Rum. Ja, so ein stimmt. Sehr fruchtig. Ja. Stimmt. Farbe ist auch so ja, typisch so ein Rum-Karamellbraun, würde ich sagen. Sehr fruchtig, ja, stimmt. Probier mal. Lecker. Auch ein fruchtiger Geschmack. Das ist der Black Seal Bermuda Black Rum. Ich gucke, ob der spiced ist, weil der schmeckt so ein bisschen. Hier, Black Seal Rum auf der Homepage. Die Homepage ist furchtbar. Echt wirklich. Rich is balanced with Butterscotch, Vanille und Caramel, genau, stimmt. Habe ich irgendwie Decoding-Fehler hier zwischendrin von der Geschichte. Und dann kann ich auch nicht mehr runterscrollen. Also ich kann den Text nicht mehr runterscrollen. Naja, gut. Die Homepage ist echt so ein bisschen, naja, können wir besser machen. We are pleased, we are surprised after we've been. Ja, this while. Okay. Bist auf der Gosling-Seite. Genau, auf der goslingrum.com habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Ja. Also ganz schlimm. Also diese Homepage ist wirklich schlimm. Naja gut, das ist mir generell aufgefallen, dass viele der Leute, ja vorhin beim Gin Mare und so, dann tatsächlich da irgendwie noch Flash und so Zeug benutzen. Das ist noch nicht alles, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich habe es jetzt nicht nachkontrolliert, aber es sieht oft so ein bisschen nach ressourcenvergeudenden Webtechnologien aus. Also nicht unbedingt HTML5, obwohl ich das jetzt nicht weiß. Also müsste ich, aber ich bin jetzt wieder raus. Aber ich glaube, Goslings muss doch größer sein, weil die sponsern gerade den America's Cup, also dann den einen der großen Segelwettbewerbe. Also muss man einfach mal so sagen, dann müssen die doch etwas größer sein. America's Cup. Weiß auch nicht, was da jetzt da hier los ist. Ich würde auf jeden Fall mal America's Cup mal verlinken, auch mal in den Shownotes, dass die Leute wissen, über was wir hier sprechen. Nee, also ich finde es ein angenehmer Rum. also ich will jetzt nicht irgendwie total krass und sage, oh, noch nie da gewesen, noch nie probiert, schmeckt wie nie da gewesen. Nö, muss ich sagen, ist nicht so, aber ist ein guter Rum. Also ja. Ist auch zum Schluss nicht zu scharf. Mhm. Also lässt sich wirklich sehr gut pur trinken. Ist angenehm. Ist wirklich sehr angenehm. Dann also ist auch nichts mehr zum Mischen da, ne? Nee. Was willst du mischen? Den Rum, aber zum Tonic passt. Nee, Tonic passt das auf jeden Fall nicht. Es hätte vielleicht zu Fritz Cola gepasst mit dem Kaffee. Ich habe noch was da zum Mischen. Ja, aha. Ich mache mal unsere magische Kammer auf. Magische Kammer? Unsere magische Kammer. Und guck mal hier in die Getränkeabteilung rein. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. So Rum passt doch eigentlich. Ah, ja. Mhm. Cuba Libre. Ja, genau. Du hast den. Ich habe das Öffnungstool. Werkzeug. Den Dekapsulator. Den Dekapsulator, genau. Hier gibt es noch. Kapselheber. Hier gibt es noch ein bisschen Eis, wenn du möchtest. Ja, gib mir mal ein. Ja, ein bisschen mehr kann man noch dazu tun. Für dich, bitte. Ja. Wir machen jetzt das natürlich, was man nicht machen sollte, gell? Willst du es sagen oder willst du es? Nee, wir schweigen besser, oder? Wir schweigen. Ja, wir trinken es besser mal so. Dann kann man hier noch ein bisschen davon noch reinschütten, oder? Ja. Mit dem Mischungsverhältnis? Ja. Weil ich immer noch nicht so genau weiß, was du meinst, was man nicht machen soll. Also es ist jetzt also, wirklich sehr amerikanisch. Ja, ja, es ist amerikanisch, das stimmt schon. Also. Aber die Essenz von Cuba Libre ist eben. Ja, natürlich, ja. Du weißt, das ist ja. Wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, dann müsste ich aber jetzt nochmal, bevor ich irgendwas erzähle über Cuba Libre, werde ich mich doch erstmal nochmal schlau machen. Denn ich habe ein bisschen Angst, dass ich Dinge aufgeschnappt habe, also wo man mir einen Bären aufgeboten hat. Und du meinst, du hast Informationen nicht überprüft, sondern sie einfach nur so angenommen und gehst davon aus, dass es so ist. Mhm. Okay. Doch, also. Doch, also es stimmt ja. Ja? Es stimmt ja doch. Also ich hatte erst gedacht, ich erzähle Unsinn. Also man denkt ja bei Cuba Libre automatisch an die kubanische Revolution. Mhm. Aber das stimmt natürlich gar nicht. Cuba Libre ist viel älter. Mhm. Das kommt schon aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Spanisch-Amerikanischer Krieg. Kuba ist ja die erste, glaube ich sogar die erste Kolonie, die Spanien verloren hat. Mhm. Und dann eben das freie Kuba, ne? Cuba Libre. Und das war ja der spanisch-amerikanische Krieg und die Amerikaner hatten natürlich Coca-Cola. Mhm. Da haben sie mit Coca-Cola und Rum eben den Cuba Libre gemixt. Deshalb ist das ein amerikanisches Getränk und deshalb kann man das auch sehr amerikanisch trinken, weil es daherkommt. Und ja. Und das ist ja, das ist halt der Name. Also es kommt nicht von der kubanischen Revolution, sondern ist viel, viel älter. Probier mal. Ich finde es richtig lecker. Also ich will es ja gar nicht zugeben, dass es richtig lecker schmeckt, aber es schmeckt richtig lecker. Es ist super. Es ist wirklich super. Also die Cola, wir hatten ja hier, was ist das für Cola? Das ist Cola, genau. Aus ja. Cola ist eine Berliner Cola, hat ja, man auch genau. Dann in der, ich kann mal die Folge nochmal verlinken, über Berliner Brausen, da ging es natürlich auch um Cola, also ja, die heißt einfach nur Cola. Genau. Ja, sehr schön. Schmeckt wirklich super. Was wir jetzt gemacht haben, ist, müssen wir es vielleicht auch mal sagen, was wir gemacht haben. Wir haben uns jetzt im Prinzip einen Rum-Cola gemacht. Den Rest des Rums. Der reingeschüttet. Weil genau so geht Cuba Libre, weil das ja ein amerikanisches Getränk ist. Und Coca-Cola, Rum und Limettensaft. Genau. Das haben wir gemacht. Also wir haben die Limetten reingeworfen. Genau, ich habe jetzt einfach hier als Limettensaft. Die Limetten einfach ja von der ganzen Limette einfach abgeschnitten und dann einfach mit reingeschmissen. Ja. Und dann das Ganze, ja, wirklich sehr erfrischend. Also ich finde es natürlich so ein bisschen, ja, es ist schon irgendwie Verschwendung, dass man halt so einen guten Rum halt mischt, ne? Aber guten Rum in einer guten Cola, also ich bitte dich, ja, das passt doch. Und mit guten Limetten, ja, und mit gutem Eis, ja, also das ist doch, ja. Ich sehe gerade, weißt du, was, wie lang unsere Folge her ist mit der Cola-Cola? Das ist lang. Aber das ist die Folge Nummer 3 vom 25.05.2015. Krass, oder? Hätte ich nicht, ja, gedacht, dass du das schon normal, dass wir das gemacht haben. Ich kann es auf jeden Fall mal drin nochmal verlinken, weil war auch eine schöne Folge über Berliner Limonaden. Muss man einfach so sagen. Ja. Wie hieß denn eigentlich offiziell? Die hieß nicht Berliner Limonaden, die hieß. Offiziell hieß die erfrischende Limonaden, erfrischende, genau. Limonaden, genau. So hieß die. Ja, die hieß deshalb erfrischende Limonaden, weil wir zuerst bei der Planung noch gar nicht wussten, also als ich die Ankündigung geschrieben habe, dass es wirklich nur Berliner Limonaden. Du hast ja dann eingekauft und hast eben das besondere Berliner Limonaden bekommen. Genau, das war auch der Grund, warum wir dann da diese Hamburger Sendung gemacht haben. Genau. Weil das ja dann nochmal aus Hamburg ist ja auch so eine tolle Szene-Kultur für Getränke. Und darum haben wir auch dann diese Hamburger Sendung gemacht. Das war auch sehr schön. Ja. Okay. Ja. Wie machen wir weiter? Wir machen weiter im Programm einfach, oder? Genau, wir machen weiter im Programm. Also wir haben ja noch ein bisschen was. Aber ja, noch ein bisschen was, ja. Und genießen dabei diesen tollen Gubernier. Das muss man einfach sagen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das tun, aber es ist wirklich lecker. Aber es liegt wirklich auch an dem tollen Rum. Mhm. Also weil der eben so geschmacksintensiv ist und so fruchtig, da passt das einfach. Und die Cola nicht so süß ist. Das finde ich auch, ja, total. Auch das ist ein großer Vorteil. Großer Punkt. Das habe ich durch, genau. Friedrich. Ja, wir kommen nochmal auf Gin. Genau. War auch ein Punkt, den ich mir ausgesucht hatte, war halt auch Friedrichs Gin. Klingt extrem, wie soll ich sagen? Wenn du das so englisch aussprichst, klingt es nicht deutsch. Sonst würde man sagen, es ist Friedrichs Gin. Ja. Natürlich, weil es irgendwas Deutsches ist. Mhm. Ist auch was Deutsches. Ja, dann sagt er Friedrichs Gin. Friedrichs Gin, genau. Der kommt aus. Ja, the Gin to my Tonic, also auch wieder einer für Tonic. Genau. Kommt aus, Entschuldigung, ich habe es wieder. Der kommt aus Steinhagen bei Bielefeld. Ja. Kennst du? Hm? Naja, da kommt der Steinheger her. Und ich weiß nicht, ob das die gleiche Firma ist. Das kann natürlich sein. Doch, das ist die gleiche Firma, ja? Denn die haben das gleiche Logo. Also die Firma Schwarze und Schlichte hat das Logo vom Steinheger oben drin. Was ist Steinheger? Kennst du Steinheger nicht? Nee. Altherrengetränk. Okay. Auch aus einer Steingutflasche. Mhm. Und also mein Großvater hat das getrunken. Und die machen jetzt eben auch auf Neu und Jung und machen andere Getränke und unter anderem Friedrichs Gin. Mhm. Ja, aus Steinhagen, deshalb Steinheger. Also da kannst du einfach mal nach googeln oder Wikipedia. Also mit Sicherheit. Machst doch gleich mal in die Shownotes mit rein dann. Ich weiß ja, was es ist. Ich habe es ja nicht aufgeschlagen jetzt. Ich muss jetzt selber erstmal auf die Seite Steinheger gehen. Mhm. Im Moment ist irgendwie mein Netz langsam. Ich mache mir schon Sorgen. Nee, mir läuft es gut. Möglicherweise Steinheger, Wikipedia, ja. Aus einer Steingutflasche. Ist so ein typischer Altherrenschnaps, findest du auch in den gängigen Lebensmittelläden, steht das dann irgendwo, wo du nie hinguckst. Das ist ein westfälisches Getränk aus Steinhagen. Eine mit Wacholder-aromatisierte Spirituose. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen. Ah, okay. In unserer Gin-Folge. Okay. Warum bin ich drauf gekommen? Weil die haben. Also natürlich, was macht Gin aus? Wacholder hauptsächlich und natürlich die anderen Botanicals, die reingemacht werden. Mhm. Und ich fand bei denen total toll, weil die eine Sache reingemacht haben, die ich nicht kenne. Damit ging es erstmal los. Und zwar heißt es Cucarachao-Schale. Mhm. Das ist wohl irgend so eine. Ich muss auch mal gucken hier, wie das richtig heißt. Ich habe nämlich auch dafür keinen richtigen Wikipedia-Artikel gefunden. Das kann ich sagen. Das ist, vielleicht bin ich auch Kölscher, vielleicht gucke ich mal ohne Schale. Was ist das denn? Also, ist ein Land, aber ich glaube, die meinen da eine Frucht damit. Ich kann das ja mal. Ja, also nicht stottern, sondern. Ja, suchen. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade auf der Suche, ich kann mal weitermachen. Ich mache das mal in die Zeile 92 rein, da kannst du mal weiter gucken. Ich nehme. Mach also, du mal weiter, dann kann ich ja zu dem Gin weiter erzählen. Ich noch einen Schluck von meinem Bermuda. Genau. Süßwurzel. Also Süßwurzel, Rosmarin, was jetzt auch nicht so spannend ist. Sternanis fand ich toll. Und dann Jasmin und Lavendelblüten. Und das macht dem Ganzen halt, macht das Ganze ein sehr, sehr fruchtiges Aroma. Und er hat so eine leichte Koriandernote drin, obwohl ich ja gar nicht Koriander mag. Aber ich dachte ja, von den Zutaten her war das für mich interessant und ich wollte ihn unbedingt probieren. Ja. Und ist auch ein Gin, der gemacht ist halt für Gin and Tonic. Und was ich total toll fand, als sie mir den Gin and Tonic serviert haben, dass die einen ganzen Rosmarinzweig reingemacht haben. Und ich das in dieser Kombination wirklich extrem lecker fand. Und der Stand war auch schön. Das war so ein, ich glaube, so ein altes Ford-Transporter, also irgendwie ein T1 oder so. Und war wirklich schön aufgemacht. Und die hatten dann auch explizit auf verschiedene Gin and Tonics auf der Karte, haben das schön gemischt. Und ich war aber sehr, sehr überrascht über halt den einfachen Gin Tonic. Wo die halt nämlich sagen, naja, das ist eigentlich nicht denn ihre Kompetenz, denn ihre Kompetenz ist eigentlich mehr Gin Cocktails. Ja. Und die machen dann also verschiedene, ja, natürlich klassisch Cocktails mit den Friedrichs Gin drin. Und dementsprechend war das wirklich ein sehr leckerer Gin, muss ich ganz ehrlich sagen, mit diesen Zutaten, die ich jetzt nicht unbedingt mit dem Gin jetzt in Verbindung gebracht habe. Hast du rausfinden können, was diese Schale ist? Natürlich. Ah, du bist ja so gut. Natürlich. Man musste mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ja, darum bist du ja dabei. Ja, also natürlich weiß ich, Curaçao ist natürlich diese ehemals niederländische Kolonie, die aber immer noch irgendwie zu den Niederlanden gehört. ABC-Insel. Aruba, Bonaire und Curaçao. Und dort wird halt ein Likör hergestellt, der sogenannte Blue Curaçao, wegen seiner blauen Farbe oder einfach nur Curaçao. Der besteht aus einer besonderen, also das ist ja so ein schmeckt ein bisschen nach Orange, das ist aber keine Orange. Es ist nämlich eine spezielle Orange, eine spezielle Zitrusfrucht, Laraha heißt die. Laraha. Es ist eine Bitterorange, die allerdings tatsächlich von den S-Orangen abstammt, die ja bekanntlich aus Valencia kommen. Ursprünglich waren ja Orangen nur waren ja bitter und dort sind sie halt so gezüchtet worden, dass sie nicht bitter sind. Und dann immer wieder eine Verzweigung davon ist auf Curaçao angebaut worden und hat sich wieder in eine Bitterorange verwandelt, die also nicht essbar ist, weil sie so bitter ist. Die heißt eben Laraha. Und daraus macht man eben diesen Likör. Und das ist halt diese spezielle Bitterorange, die auf Curaçao wächst. Ja, und davon nimmt man eben hier die Schale, um das herzustellen. Okay. Na, auf jeden Fall fand ich das sehr interessant und habe da einfach mal probiert und war auch eine gute Entdeckung, wo ich sagen würde, wow, nicht schlecht. Okay, dann auch nur ganz kurz einen Ausflug zu Elephant Gin. Warum nicht auf den gekommen? Also ich kann vielleicht dazu sagen, ich vermute, dass Laraha der Name einfach der das Wort für Orange im Curaçao-Kreolischen ist. Also Papiamento. Aber das weiß ich nicht genau. Aber gut, egal. Und die blaue Farbe ist natürlich künstlich. Ja, guck mal, ganz interessant ist halt gerade, gerade in Twitter schreibt uns gerade jemand an, ob ich diesen Gin kenne. Ja, kann ich so sagen. Ja, wir podcasten gerade darüber. Es geht nämlich um den Gin Mare. Ach so. Ist auch ganz witzig. Genau. Nächster Gin war einfach nur so ein Zufallsstopp, war nämlich der Elephant Gin. Da hatte ich so ein bisschen gedacht an das Motto, gibt ja deutsche Bierhersteller, die irgendwie für einen Kasten Bier da irgendwie Geld für den Regenwald spenden. Ja. Da gibt es ja auch mal die Aussage, saufen für den Regenwald. Mhm. Und hier gibt es auch jetzt einen Gin, der heißt Elephant Gin. Und der macht praktisch Folgendes. In Afrika wird halt dann das Geld von jeder Flasche kommt so ein bisschen in die, ja, in den Erhalt und Schutz von verschiedenen Elefanten einfach hin. Und dann kriegt jede Flasche auch den Namen des Elefanten und welche Flaschennummer das ist. Also auch Small Batches, was die da machen. Und ist halt, die gehören halt zur Holsten-Gruppe. Und werben halt damit so inspiriert von Afrika und in Deutschland gefertigt, dass sie halt einen Dry Gin herstellen, der wirklich dann mit ganz, ganz vielen Botanicals und versetzt ist. Auch, finde ich, okay, schmeckte. Aber ich fand halt diese Geschichte mit diesem für die Elefanten total, total klasse. Und dementsprechend dachte ich, okay, da müssen wir einfach mal das mal erwähnen. Da ist auch so, die Zusammenstellung ist auch ganz interessant wiederum. Latschenkiefernadeln machen die nämlich rein, also was typisch Deutsches. Ingwer, klar, Wacholder, Äpfel, Wermutkraut, Teufelskralle, das ist irgendwas so eine Wurzel aus Afrika. Dann Lion's Tail ist auch so eine Schwarzwurzel irgendwie aus Afrika. Dann machen die was haben sie noch rein? Genau. Buhu ist auch irgend so eine Heilpflanze aus Afrika und Pimentbeeren. Ne, das ist halt so die Kombination, wie dieser Gin dann hergestellt wird und durch die ganzen Bezug zu Afrika war halt irgendwie da der Elefant und dann haben sie halt dann einfach pro Ginflasche unterstützen sie das. Fand ich interessant. Ich finde den Gin lecker, der ist auch gut, aber ich fand jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow, unbedingt die Entdeckung muss man gab es noch nie. Ist ein solider Gin, macht halt irgendwie marketingtechnisch echt was her, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Okay, jetzt kommt eigentlich mein Highlight auf dieser Veranstaltung. Dann los. Ich war ja da zum Entdecken und ich habe zwei Sachen entdeckt. In Kombination waren die zum Schluss zufälligerweise mit dir zusammen, genau. War das einfach der Burner, muss man ganz ehrlich sagen, ja, oder? Das kam eben auch dadurch, dass eben hier zwei verschiedene Stände, ein Gin-Stand und ein Tonic-Stand sich zusammengetan haben, beziehungsweise der Gin-Stand hat gesagt, Mensch, ihr habt ja gar keinen Gin für euren Tonic und haben das dann weitergegeben und so kam diese Mischung zustande. Also ich war an dem Stand der Breil Pur Gins. Ist ein Schweizer Gin und den habe ich dort pur probiert. Super lecker, der ist im Geschmack, muss ich sagen, total geil. Und was macht es aus, warum der so geil ist? Weil ich glaube, eine Sache, die da drin war, ist auch wieder, hat mich auch wieder total angemacht. Das hatten sie natürlich auch alles ausgestellt. Ah, die haben, auf dem Flyer steht es nicht drauf. Ich dachte, es stand auf dem Flyer drauf. Und zwar, Schokoladenminze ist da nämlich drin. Mhm. Und ist halt, besteht aus, wie gesagt, aus Wacholder, klar. Dann, warte mal. Ja, Wacholder muss ja dabei sein. Wacholder muss drin sein. Und halt diese Schokoladenminze, die ist total super. Ich habe das noch nie probiert vorher. Ich habe auch mal an diesem Schokoladenminzenbehälter da mal gerochen. Das riecht auch richtig toll. Und dementsprechend ist es ein Gin, der ist im Glas richtig ölig. Ich habe den, der ist richtig so cremig. Auch zum Purtrinken ist das Ding einfach der Hammer. Muss ich sagen, war richtig lecker. Ich habe den pur da probiert und war wirklich ich war wirklich extrem begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat mich, das war so das Highlight, was ich gesagt habe, richtig genial. Also ein Gin, wo ich sagen würde, will ich unbedingt haben. Im Laufe des Tages, als du dann dazu kamst, sind wir durch eine Halle gelaufen, wo es dann Tonic gab. Ja, wir wollten dann auch, wir hatten schon so viel Alkohol. Genau. Haben gedacht, wir trinken jetzt mal puren Tonic. Genau. Dann sind wir zu unserem Schweizer Tonic-Stand gegangen. Ja. Da gab es Mountain Spring, Swiss Mountain Spring. Genau. Haben auch eine Flasche hier ja. noch. Und den gab es in der Klassik-Geschmacksrichtung. Dann eine Geschmacksrichtung, ich weiß es gar nicht mehr, die mir nicht so zugesagt hatte. Ich gebe das Brot, Respekt mal, ich hole mal den Gin und dann können wir das gleich mal testen. Genau. Das war nicht Ginger Ale, das hatten sie nicht dabei. Sie hatten Klassik, ach ja, genau, Lemongrass, den fand ich schwach. Ginger Lemongrass, genau. Und dann hatten sie noch, sie ist Rosemary, also Rosmarin. Und der war klasse. Also dieser Rosmarin Tonic war wirklich großartig. Und zufälligerweise war dann der Schweizer da von dem Breil Pur Gin Stand. Mhm. Und dann haben wir, ja Hammer, gell? Wir haben dann einen Gin and Tonic getrunken ja. mit dem Gin und dem Rosmarin. Ja. Und es war eine Geschmacksexplosion, muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Der Rosmarin-Gin-Tonic war pur, auch richtig lecker. Der ist halt nicht sehr süß, muss man ganz ehrlich sagen. Also das heißt, das ist auch ein guter Begleiter zu einem guten Gin. Wirklich gut. Und dann allein dieser Geruch von diesem Tonic, es ist nicht künstlich, dass du denkst, oh okay, da ist jetzt irgendwie ein der Chemieunfall passiert und es riecht jetzt komplett nach Rosmarin. Mhm. Das ist dezent. Ja. Und der Geschmack ist auch, ja. wie soll ich sagen, dezent, aber dennoch präsent. Das würde ich so ja. beschreiben. Ja, das ist richtig. Ich habe hier ausgespült. Du kannst das hier reintun. Mhm. Ich brauche es ja auch. Mach jetzt nochmal hier ein bisschen Eis. Und dann mache ich dir jetzt mal einen kleinen Gin and Tonic mit dem Rosmarin Tonic. Ich habe jetzt hier einfach nur einen einfachen Bombay Gin. Ich wollte aber mal gucken, wie das halt auch wirkt auf dem, in Anführungszeichen, auf einen normalen Gin. Ob das auch dann diesen Effekt hat. Mache jetzt auch nur einen kleinen, gell? Wir wollen uns ja nicht hier systematisch hier. Ich habe eh schon die Kante gegeben. Ich denke, wir haben uns sehr zurückgehalten. Wir haben ja überbloß nochmal genippt und probiert. Ah, wir haben uns zurückgehalten, das stimmt schon. Gießt es mal so ein bisschen jetzt auf. Trotzdem, Alkohol ist auch in geringen Mengen schon. Also, ich merke es in meinen Beinen. Also, wenn ich jetzt hier noch durch die Gegend laufen soll, ich weiß ja nicht. So, riech mal dran. Ja. Da kommt direkt das Rosmarin-Aroma, steigt direkt in die Nase. Dann auch der Bombay Sapphire ist natürlich auch. Schön. Oh ja. Oh ja, oder? Ja. Ja. Da merkt man, ich hatte es ja auch in der Gin-Folge gesagt, das Tonic macht den Unterschied. Mhm. Ja. Ich habe hier im Chat die Frage bekommen, ja, was für ein Gin denn zum Einsteigen? Pass auf, nimm dir jetzt keinen super fancy Gin für den Einstieg, da muss man sich langsam auch hinarbeiten, das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Ich finde, es kommt viel, viel mehr darauf an, dass du das richtige Tonic hast. Also, so ein Trappist Tonic ist einfach nichts. Das macht einfach auch einen guten Gin kaputt. Lieber, sag ich mal, einen Midrange Gin sich kaufen oder so ein Anführungszeichen Supermarkt Gin wie der Bombay und dann ein gutes Tonic Water drauf. Da hast du viel, viel mehr als andersrum. Ja. Und ich finde, das ist auch wieder der typische Beweis. Der Gin mit dem Tonic Water ist einfach brutal aufgewertet. Genau. Also es ist kein Zufall, dass man Gin Tonic trinkt. Obwohl, vielleicht ist es doch Zufall und sie kannten den Rosmarin Tonic. Mhm. Und das war so wirklich mein Highlight, auf der Barkonvention. Ist ein Highlight. Ich meine, der Breil Pur oder Breil Pur oder wie immer er heißt, oder Breil Pur, keine Ahnung, der ist natürlich auch nochmal, hat natürlich auch nochmal einen anderen Charakter als jetzt der Bombay Sapphire, obwohl er auch nicht schlecht ist. Ja. Also das ist, ja. Ich glaube, ich noch nicht so groß in Erscheinung getreten, der Gin. Mhm. sollte man einfach mal, wenn man die Gelegenheit hat, den mal zu probieren, mal einfach bitte tun. Ja. Ist ja. Wirklich super, wirklich ein Highlight. Mhm. Ja. Die stellen wohl noch andere Gins her, also die haben wohl mehrere, auch noch ein Schlee-Gin und noch so zwei, drei andere machen die. Aber der Pur ist wirklich sehr, sehr, sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Der hat auch ein bisschen mehr Alkohol. Das darf man auch nicht unterschätzen. Der hat, ich glaube, der hat 45% Alkohol. Aber man schmeckt diesen Alkohol, diesen hohen Alkoholgehalt gar nicht. Der ist wirklich sehr, sehr schön in der im Gesamtaroma eingebunden. Das ist also nicht, dass er irgendwie scharf zum Schluss wäre oder sonst irgendwas, trotzdem hohen Gehalt. Mhm. Ja, das ist sehr schön. Ja, also, das war so wirklich mein Highlight. Was war denn dein Highlight? Was hat dich denn überrascht auf diese Veranstaltung? Du warst ja wirklich da ganz unbedingt. Naja, die ganze Atmosphäre hat mich sehr überrascht und auch positiv angetan, muss ich wirklich sagen. Überrascht. Also ich fand diese Eiswürfel super. Mhm. Der Gin Mare hat mir sehr gefallen. Kurkumis Lavendel war eine gute Entdeckung. Ja. Und ich würde aber auch in diesem Falle mit dir mal geschmacklich übereinstimmen. Also der Breil Gin mit dem Rosmarin Tonic war wirklich auch klasse. Mhm. Wo man auch sagen muss, dass es auch schon relativ spätes Tages war. Das heißt, wir haben vorher schon ein paar andere Sachen probiert. Trotzdem hat er so signifikant rausgestochen, gell? Muss man auch einfach mal so sagen. Ja. Ja. Der war wirklich der Hammer. Na, ich würde sagen, für mich war auch die ganze Veranstaltung eine Überraschungsentdeckung. Und ohne dich wäre ich ja nie darauf gekommen. Also daher auch vielen Dank. Gerne. Und ich habe mir ja schon fest vorgenommen und du hast mich ja auch schon eingeladen. Ich werde da im nächsten Jahr wieder sein. Wir gucken uns das wieder an, würde ich sagen. Ja. Und wenn man da hingeht, auch mit so ein bisschen Disziplin und sagt, ich besauf mich jetzt nicht, sondern ich mache ganz konkret. Was ist denn nächstes Jahr das Thema? Weiß man das schon? Ich weiß es noch nicht. Auf der Homepage steht auch noch nichts. Ich habe es nicht gesehen, was es denn sein kann. Und ich meine, das kostet jetzt, sagen wir mal, 45 Euro Eintritt. Aber man trinkt ja an einem Tag das dann auch wieder rein. Ne? Ja, okay, man kann es natürlich auch so rechnen. Naja, selbst wenn man sich nicht betrinkt, aber wenn du irgendwo einen Cocktail bestellst in der Cocktailkneipe, dann kostet es ja meistens nicht 5 Euro, richtig, wenn du gerade so Happy Hour da bist. Das heißt, es kostet deutlich mehr. Mhm. Und wenn du 3 Cocktails trinkst, dann bist du ja schon bei, weiß ich nicht, wenn der Cocktail 9 Euro kostet oder in der Curtain Bar dann vielleicht auch schon mal 12, 15 Euro, dann bist du mit 3 Cocktails ja schon mal 45 Euro. Hier trinkst du aber, also wir hatten jetzt uns ja vorgenommen, wenig zu probieren, haben aber dann doch vielleicht am Ende, na gut, wir hatten dann auch noch die nicht-alkoholischen Getränke, aber mit den nicht-alkoholischen zusammen haben wir bestimmt 10, da kann man jetzt mal durchgehen, wir haben es ja hier auch vorgestellt, 10 Sachen da pro Tag probiert. Und sagen wir mal, das sind 20 Sachen. Natürlich immer nur in kleinen Mengen, aber manchmal gab es auch ein Glas voll, wie beim Gin Mare. Genau, also du hättest es eigentlich standardmäßig, du hättest immer ein Glas voll bekommen. Ja. Wir haben ja extra gesagt, nee, wir wollen es ja nicht. Genau, da musste man extra sagen. Naja, wenn du dann 10 Sachen probierst pro Tag, in der Kneipe vielleicht einen Durchschnittspreis von, sage jetzt mal 8 Euro haben. Na klar, so eine Limonade kostet nicht so viel wie ein Cocktail, aber ein Cocktail kostet halt mehr. Ja. Und da sagen wir nur einen Durchschnittspreis von 5 Euro haben an 2 Tagen. Ne? Dann sind das 100 Euro. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wenn der Preis weiterhin so attraktiv bleibt, dass viele Leute wirklich nur hinkommen wegen dem Saufen. Das war ja auch Das ist so meine Befürchtung. Ich finde, genau, wenn wir jetzt auch noch Werbung machen für die Veranstaltung, vielleicht noch mehr. Das ist vielleicht dann auch schade. Sollten wir also keine Werbung machen. Vielleicht diesen Podcast nach Recording vernichten. Nach Recording vernichten, genau. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen, die darüber sprechen. Also ich glaube, es wird dann auch im nächsten Jahr voller werden. Ja, glaube ich auch. Das ist einfach, weil es eine schöne Veranstaltung ist, muss man einfach so sagen. Ja. Ja, nee, es ist eine schöne Veranstaltung und ich denke, das Nicht-Fachpublikum wird sich dann da auch irgendwie mehr einfinden. Da müssen sie irgendwas machen, dass sie dann vielleicht einen Fachbesuchertag machen und dann weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Mal gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Wir beobachten es auf jeden Fall. Wir beobachten das. Aber ich fand es wirklich eine schöne Veranstaltung. Und wir sind natürlich mit dem fachlichen Interesse hingegangen, wegen des Podcasts. Aber ich denke, es werden dann immer mehr Leute auch so hingehen. Ja. Oh, und dann wird es einfach, rumsprechen, dass es eine Saufveranstaltung ist. Ich finde es gut, dass es unter der Woche ist, so an so unattraktiven Tagen wie genau. Dienstag und Mittwoch. Das ist jetzt, wenn es jetzt irgendwie ein Freitag und Montag gewesen wäre, würde ich sagen, okay, dann wäre vielleicht noch mehr Nicht-Fachpublikum da. Mhm. Aber so unter der Woche, an so mitten der Woche Tage ist es natürlich, das dämpft natürlich auch so das Ganze ein bisschen. Mhm. Ja, und es sollte ja eigentlich keine Saufveranstaltung sein, es sollte ja schon eine sein, wo sich halt Fachpublikum informiert. Das wird den Charakter auch verändern. Mhm. Ja? Denn wenn du da so mehr Schnapsleichen hast, als du ohnehin schon hast, auch nicht gut. Aber ansonsten, Rest der Organisation fand ich auch top. Also auch so mit Garderobe, Abgabe, ja, das ging immer sehr gut, muss ich auch sagen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass beim Garderobe abholen die Schlangen so groß sind. Das hatten sie aber gut organisiert. Haben sie gut organisiert, ja. Und auch der Zugang da mit diesen Automaten und so. Also man hatte ein Ticket, das wurde dann eingescannt, also mein Internet-Ticket konnte direkt eingescannt werden oder konnte ich direkt einscannen, aber es war so eine Hostess, die da half. Mhm. Und das war natürlich auch super. Dann kam gleich dein Badge raus, was du dir umhängen konntest, das fand ich auch gut gelöst. Haben sie gut gelöst, also da war wirklich, das war gut gemacht. Trotz des schwierigen Beschaffens des Tickets haben sie es dann auf der Veranstaltung wiederum wirklich gut gerockt. Mhm. Das stimmt. Naja, das ist halt so dieses ganze Internet-neumodische Zeug. Naja, sie machen es ja auch so, dass du auch eine Abendkasse hast. Achso, da habe ich gar nicht drauf geachtet, ja? Das Normale ist, glaube ich, sogar die Abendkasse. Ah, okay. Also 45 Euro kostet das ja nur im Vorverkauf, 55 Euro an der Abendkasse. Okay. Und als ich gekommen bin, dachte ich ja, ich müsste mich da auch anstellen. Mhm. Das waren aber alles die Abendkassenleute. Also es scheint tatsächlich eine gewisse Mehrheit von Leuten zu geben, die zur Abendkasse gehen. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also nicht Abendkasse, Veranstaltungskasse, geht ja mittags los. Ja, klar. Ja. Was ich auch, muss ich sagen, sehr positiv fand, ich bin ja kein Fan vom Toten Baum, aber auch der Showguide, wirklich sehr gut gemacht. Da haben sie wirklich alle Veranstaltungen, Hintergrundgeschichten, alle Werbepartner und so weiter da nochmal abgedruckt. Wirklich schönes, informatives Buch. Also normalerweise denke ich bei den Büchern so, naja, die kriegst du halt mit, die wiegen gefühlt 30 Kilo und steht eigentlich nichts Tolles drin. Aber fand ich gut. Die App dagegen fand ich... Die App fand ich nicht so gut. Nee. Das war auch wieder, da siehst du auch wieder, dass eben doch die Veranstalter aus der Vornetzgeneration sind. Also noch nicht Digital Natives. Mhm. Das ist ganz klar. Das stimmt. Also die Broschüre ist professionell, die App war nicht professionell. Ja, die App war im Prinzip nichts anderes als die Webseite so ein bisschen mobil gemacht und in so eine App reingeklemmt. Naja, da muss man viel mehr machen, auch mit Sharing, dass du das deinen Freunden schicken kannst und so. Ich fand es total doof, ich konnte in der App zum Beispiel nicht du konntest zwar schon deine Vorträge da zusammenbauen, wie du es gerne haben möchtest. Aber das war echt so ruckelig und fummelig, dass du dir so eine Agenda zusammenbauen wolltest. Und dann gab es auch keine Notification dafür, dass jetzt weißt du, um 15 Minuten vorher Plattform A da irgendwie jetzt die Veranstaltung beginnt und so. Da könnten sie noch ein bisschen Expertise, wenn sie es schon nicht haben, einkaufen. Ja, definitiv. Ja. Ja. Ja, sehr schön. Also nochmal ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. Dass du mich darauf gebracht hast. Und das war eine lehrreiche und interessante Veranstaltung, muss ich wirklich sagen. Hat auch Spaß gemacht. Und ich denke, der Podcast jetzt auch. Ja, hat man ja vielleicht gemerkt. Und dann bin ich mal gespannt, was wir nächstes Jahr für ein Schwerpunktthema haben. Genau. Wir stellen uns darauf ein. So machen wir das. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank, liebe Zuhörer. Wir freuen uns über Kommentare, Anregungen auf allen Kanälen, weil wir sind ja Digital Natives. Ja. Und Dankeschön. Digital Immigrant. Also. Danke. Tschüss.